Prescott. Es ist Mitte Juli, es ist Stammtischzeit. Mit der Folge 45 läuten wir den Hochsommer ein. Wir, das sind wie immer der Bastl. Hi, servus. Der Kai. Servus. Und ich bin der Jens und leider heute wieder ohne den Johannes und ohne weiblichen Gast, aber dafür mit gutem Wetter, guter Laune und schlechtem Bier im Glas. Ja, das passiert halt, wenn man dem Herrn Fischer... Wenn man nicht alles selber macht. Wenn dem ehemaligen Herrn Fischer das Bier holen überlässt. Ja. Also nein. Ich habe also, dann eins mit schlechtem und eins mit keinem. Gut, also wir trinken heute Fürst Wallerstein. Seit 1598 in Bayern gebraut und zwar das Helle aus dieser Brauerei in Wallerstein. Wallerstein hört sich wie Nierenstein an. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das mal, glaube ich, gekauft habe. Das gab es mal im V-Markt. Da gibt es unterschiedliche Sorten von. Also es ist schon eine Zeit lang her, aber ich habe das irgendwie übel in Erinnerung. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es ist, ja. Zum Wohl. Aber das soll ein normales Helles sein, oder? Das ist ein Helles, ja. Ich habe nachher noch andere Biere. Wenn Helles riecht es eigentlich zumindest vom Geruch her relativ kräftig. Ja. Und ganz wenig, ich finde Helle riechen schon immer nach Eisen und das riecht, oder nach Metall und das riecht gar nicht nach Metall. Ich finde es riecht sehr getreidig. Ich schmecke gerade nichts richtig. Es schmeckt relativ getreidig, finde ich. Schmeckst nix? Hast noch einen Döner im Mund? Ich hab noch einen Döner im Mund, ja. Hast noch einen Döner im Mund? Was denn? Das ist halt ein Trinkbier. Oh. Also das ist besser, halt so, als ich das abgespeichert habe. Besser, als du im Kopf hattest. Ich war gestern, war ich mit Katha abends noch kurz unterwegs. Und da waren wir im Glockenbach und da wollten wir schon länger mal hin, waren wir bei so einer Tapas-Bar. Ixtaso oder so hieß die, also die kommt oben aus dem Baskenland, also ist glaube ich ein baskischer Begriff. Und dann ja, viel zu teuer, Mini-Portionen und aber okay, abgehakt. Dann sind wir danach noch auf dem Heimweg an der Bar vorbeigekommen, die gibt es anscheinend schon länger, aber waren wir noch nie drin. Corner heißt die, also mit K, nicht mit C. Ja, kenne ich. Und echt cool. Was sie also, in die Schallplatten an der Wand hängen haben, ja, oder? Offen von Queen und so ganz spartanische Einrichtungen. Ganz spartanische Einrichtungen. Draußen stehen so aus, ich glaube aus dem Kindergarten oder erste Klasse, so ganz niedrige Stühlchen. Auf jeden Fall war das sehr nett da. Und ich hatte jetzt eigentlich mir mal vorgenommen, nicht so viel Bier unter der Woche zu trinken. Jetzt hast du gestern zum Wochenende erklärt. Nee, da gab es da beim Abendessen. Scheiß drauf, so einmal die Woche Samstag. beim Abendessen hatte ich dann alkoholfreies Bier getrunken. Und dann habe ich, dann aber da gab es dann ein Bier, was ich noch nie getrunken habe. Reutberger. Sagt euch das was? Nö. Kloster Reutberg, das ist gar nicht weit weg, das ist bei Bad Tölz da unten. Mm. Was? Ja, doch, da sind wir letztens vorbeigefahren. Ja, auf jeden Fall war ich da, habe ich gesagt, naja gut, wenn es jetzt hier ein Bier gibt, was ich noch nie getrunken habe, dann muss ich das ja mal probieren. Die haben einen super Biergarten. Das Bier war auch erstaunlich gut. Im ersten Moment habe ich gedacht, schmeckt mir nicht, aber dann mit einem größeren Schluck fand ich es echt gut. Ja, ja, aber wie eben... Muss ich natürlich schon mal zwischenfragen, normalerweise bei, zumindest was normale Helle irgendwie betrifft, hast du ja bei den wahrscheinlich 98% aller Lokalitäten irgendeine Brauerei als Verpächter oder irgendwie so drauf. War dann da auch so, oder? Nee, anscheinend nicht. Ich habe das noch gefragt, gesagt, wie seid ihr denn zu dem Bier gekommen? Und er meinte, ja, finden wir gut, ja. Also ich hatte auch den Fall, bei mir gibt es im Viertel, waren wir doch auch schon zusammen drin, das Stüberl, das Valentinstüberl. Mhm. Und die hatten früher immer Passauer Löwenbräu. Und das war echt die absolute Plörre. Ja. Also ich mag den Laden echt gerne, aber da konnte ich nicht hingehen. Das Bier, das hat so scheiße geschmeckt. Ja. Und da hast du immer Riesenschmerzen im Kopf von bekommen. Ja. Und die sind dann vor anderthalb Jahren oder so, haben die auf einmal Maxl-Reiner gehabt. unser einer trinkt. Und dann habe ich auch gefragt, sag mal, finde ich ja super, weil das finde ich ganz lecker. Warum habt ihr gewechselt? Ja, die Passauer Löwenbräu liefert nicht mehr nach München, ist ihnen zu weit, lohnt sich nicht, weil sie da fast der Einzige waren, die das abgenommen haben. Die haben zum Beispiel auch keine Brauereibindung. Die haben dann sich einfach für Maxl Rhein so entschieden, ja. Aber normalerweise, ja, ist das typisch, ja. Es gibt ja da in der, ich weiß nicht, ist das Glänze oder ist das eine daneben oder so, das Für Freunde, die haben Heimhauser, Haniel Bier, Haniel, ja. Wo natürlich, wenn man mal aus dem Geider kommt, total unverständlich ist, wie irgendjemand freiwillig Haniel Bier ausschenken kann. Ist das aber so fischbällig oder was? Haniel Bier unerreicht, zwei getrunken, fünf geseicht. Ich glaube, es ist besser geworden. Die haben dieses Kellerbier, das ist gut, aber das normale Helle, das ist immer noch furchtbar. Und dann gibt es ja den Bergwolf und der Bergwolf, die haben das Müllerbier. Ja, das ist auch und das ist ja auch so ein Plörre, ja. Furchtbares Ding. Ja. Achso, hier übrigens Reutberg, gell? Ja. Das ist tatsächlich unter meinen, das Kloster Bräustüberl Reutberg ist in Google unter meinen Saved Places Want to Go. Ah, okay, also war es nicht da. Das hat mir ein Kollege mal empfohlen. Ja, das Lustige ist, ich hatte dann noch zu Katar gesagt, weil wir auch nicht wussten, wo ist denn das genau. Der hatte dann gesagt, ja, das ist hier Richtung unten am Tegernsee und so, als ich den gefragt habe, wo das herkommt, das Bier. Dann das ist direkt vor Warkirchen. Ja, genau. Und das Lustige ist, das ist mir da nicht auch aufgefallen, habe ich gesagt, ja, dann schlagen wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe, weil weißt du, wer in Warkirchen seine Brauerei hingebaut hat? Hoppebräu. Und das könnte man eigentlich schön mal kombinieren, ja. Nur du kommst, glaube ich, zu beiden Destinationen nur schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder? Ja, doch. Warkirchen kannst du mit der Bob nach Egmund fahren und dann raufgehen. Das ist halt eine Wanderung von, keine Ahnung, 6-7 Kilometern. Mit der Bob mit dem Fahrrad und klapperst die beiden Sachen dann da ab mal. Aber das könnte man eigentlich mal machen, ja, irgendwann mal. Ja. Kriegt man auch beides erschlagen an einem Tag, ja. Sehr gut. Der Stammtisch geht auf Reisen. Entschuldigung. Alle Scherzkeks, gell? Ja. Ja, Dings hier bei mir ums Eck. Ich war zwar jetzt auch noch nicht dort, aber da in der Detmoldstraße hat der Giesinger jetzt quasi seine Dependance eröffnet. Ja, die bauen ja da ein großes zweites Brauhaus, mehr oder weniger, also eine Brauerei hin, weil die Intention ist, so wie ich das verstanden habe, ich bin ja da, krieg da immer so E-Mails, die Crowdfunder immer bekommen, wo der dann immer mal über ein Update berichtet. Und so wie ich das verstanden habe, machen die das so, dass die Giesinger Erhellung, das ist ja das Hauptbier von denen, dass sie das komplett da produzieren. Also nur das. Und weil sie da einfach eine große Anlage haben. Genau, haben sie eine große Anlage, großer Sud, da produzieren sie halt praktisch den Renner. Ich glaube, die machen 80% des Absatzes oder noch mehr ist halt die Erhellung. Und dann machen sie die Sonderbiere in Anführungszeichen, also das Dunkle, das Weißbier, die Bockbiere, der Triple, Lemon Triple oder wie das heißt. Und das machen sie wohl weiterhin dann wirklich in Giesing da in der kleinen Anlage. Mhm. Ich war neulich auf einer Bierführung oder Stadtführung bierlastigen mit, ich glaube, Weißer Stadtvogel oder so war das. Und da haben die uns zum Beispiel erzählt, warum Giesinger nicht auf der Wiesn ein Zelt machen kann, weil es nicht ausreicht, dass du eine Münchner Brauerei bist, sondern Münchner auch Wasser. Münchner Wasser dazu. Ja, das haben sie aber gemacht, die haben nicht gebohrt da jetzt, deshalb dürfen sie. Ah ja, schauen. Das haben sie nämlich genau, das haben sie gemacht. Weil das wäre jetzt die Frage gewesen, ob das jetzt hat. Ja, also das haben sie jetzt wohl geklärt, es dürfte jetzt, die haben da eine Grundbohrung gemacht, dass sie Münchner Wasser da haben. Darf ich nicht mehr bei mir in den Garten bieseln. Ja. Schmeckt die Erhellung nicht mehr. Fast schon. Ja, wäre homöopathisch. Ich wollte gerade sagen. Erstens tausendfach verdünnt, zweitens gleiches zu gleichem. So, wir müssen mal von letzter Episode mal so ein bisschen so ein wie nennt man das? So ein Recap machen. Da habe ich nämlich. Leserbriefe oder? Nee, Europawahlen waren. Nee, da habe ich. Genau, da haben wir über Europawahlen gesprochen und über eventuelle Konsequenzen in der EU-Kommission und EZB und Pipapo. Mhm. Und jetzt ist ja sozusagen brennend heiß gerade hier Flinten-Uschi. Flinten-Uschi, die Zensursula. Die Zensursula wurde zur Flinten-Uschi. Wurde jetzt EU-Kommissionspräsidentin mit, wie viel? Ich glaube, acht Stimmen ja, über den Durst getrunken. Jetzt ist ja 52% der Stimmen, glaube ich, habe ich gelesen. 52 zu 48 oder irgendwie sowas, ja. Ja, also es war recht knapp. EU-Kommissionspräsidentin. Und ehrlich gesagt, ich hätte ja einiges dagegen gewettet, aber irgendwie hat sie es doch geschafft. Das haben ja auch flächendeckend dann doch über alle, sag ich jetzt mal, Fraktionen. Fraktionen und Gruppierungen hinweg die Leute auch dafür gestimmt. Was ich halt total interessant finde, oder was heißt interessant? Wie seht ihr denn Ursula von der Leyen? Habt ihr eine Meinung zu der? Eine Haltung? Keine Ahnung. Also, ja. Als Person meine ich jetzt ja, so, als Politikerin. Ja, also ich habe da keine differenzierte Meinung, weil ich mich mit der Frau nicht ausreichend auseinandergesetzt habe. Aber ich sag mal, ein paar Sachen sind ja schon irgendwie so einigermaßen bemerkenswert. Also die ist ja, glaube ich, siebenfache Mutter. Stimmt das? Also ist jetzt keine Leistung an sich, obwohl schon, ja. Also muss man auch erstmal hinbekommen. Sie ist ja irgendwie so ein bisschen die Allzweckwaffe. Die hat ja, was war die, bevor sie Flinten-Uschi war? Da war sie Justizministerin. Eine Familienministerin. Familienministerin. Und war sie davor nicht auch schon irgendwie was anderes? Hausfrau. Die war bestimmt Mutter. Schon alles. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall extrem vielseitig einsetzbar. Ja. Irgendwie diesen letzten Job jetzt als Verteidigungsministerin kann ich nicht so richtig beurteilen, ob sie da einen guten oder einen schlechten Job gemacht hat. Irgendwie, da kannst du, glaube ich, meistens als Verteidigungsminister fast nur auf die Fresse fallen. Ja? Also die war Arbeitsministerin zwischendurch noch. Familienministerin, ja. Arbeitsministerin und dann Verteidigungsministerin. Also Verteidigungsminister, die sind immer, ob da das der Gutenberg war, ist egal, oder nicht. Egal wie der Scharping, jeder auf die Fresse geflogen. Ja. Das ist, glaube ich, der undankbarste Job, aber wenn den jetzt AK-47 macht, dann. Also von daher war ich jetzt, dass sie es jetzt geworden ist, also ich finde es nicht gut, aber also da komme ich gleich zu, dass sie es jetzt, also ich finde es prinzipiell gut, dass es eine Frau geworden ist. Das finde ich gut als so als Zeichen für Gleichberechtigung auch auf der EU-Ebene. Das finde ich okay. Dass sie es jetzt ist als Person, weiß ich nicht. Ja, ich muss halt sagen, was mich viel mehr stört an der ganzen Geschichte ist halt, wie das zustande gekommen ist jetzt. Also da wurde ein Riesenbohai gemacht um Spitzenkandidaten. Wir haben das letzte Mal noch ewig lange drüber diskutiert, wie das denn jetzt genau funktioniert. Und da hast du ja nochmal erläutert. Und eigentlich das Signal, was davon jetzt ausgeht, ist so, naja gut, dann wählt halt mal, aber wenn wir dann da keinen Bock drauf haben, dann machen wir trotzdem, wie wir meinen. Also es war ja ganz augenscheinlich so, ja. Echt? Ja, hast du es nicht so empfunden? Nee, ich fand es interessant, weil es halt offensichtlich ganz viele Leute so empfunden haben. Ich das aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, weil also keiner der Spitzenkandidaten hat halt irgendwie ein großes Backing gehabt, ja. Ja gut, aber dann. Und wenn du halt merkst, dass keiner von denen irgendwie eine Mehrheit zustande kriegt, dann musst du dich halt. Ja, aber du nimmst ja alternativ, ist ja jetzt halt jemand erste auch. Mal Person X genommen worden, da ist ja auch nicht überprüft worden, hat die ein großes Klientel hinter sich oder sowas. Ja, aber sie hatte zumindest im EU-Rat. Ja, die hat die Regierungschefs halt genau. Erzeugen können, ja. Ja, und das hat halt keiner der Spitzenkandidaten geschafft. Ist halt immer die Frage, ist es der beste Kandidat oder ist es das geringste Übel? Naja gut, ich meine, die Frage kannst du immer beantworten mit, natürlich ist es immer das geringste Übel. Ich glaube halt, warum... Der beste Kandidat ist keiner von denen. Ich glaube, warum das zu Irritationen geführt hat, war eben, und das war ja von vornherein dann letztlich auch nicht umsetzbar bis zu einem gewissen Grad, war ja die Auffassung, okay, als Wähler... Wenn du da jetzt eine gewisse Partei wählst und deren Spitzenkandidat praktisch oder die Partei die Mehrheit bekommt und der Spitzenkandidat dann da praktisch erstmal gesetzt ist für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, dass das halt durchläuft. Und das war ja ist ja gar nicht so in dem Sinne vorgesehen, sondern der Rat hat ja immer ein Vetorecht und kann ja dann letztlich immer berufen. Ja, aber das war doch auch vorher schon so. Ich meine nur, aber das haben, glaube ich, viele nicht überrissen. Dass sie einfach, dass das nicht praktisch bedeutet, wie bei der Bundestagswahl, der Kandidat, der Kanzlerkandidat, der Mehrheit, der die meisten Stimmen hat, dessen Partei die meisten Stimmen hat, das ist auch im Normalfall derjenige, der Bundeskanzler wird oder ja. Bundeskanzlerin. Und das war ja hier nichts, also von vornherein nicht so gedacht, aber so wurde es suggeriert. Der Begriff Spitzenkandidat und unser Mann an hier, was stand da beim Weber? Der erste Bayer als EU-Präsident oder EU-Kommissionschef, bla bla bla. Also, wenn du dich nicht so im Detail mit den Mechaniken da auf EU-Ebene auseinandergesetzt hast, dann ist das, was bei dir angekommen ist, ja? Ja, aber also, ja, findet ihr das jetzt in irgendeiner Art und Weise undemokratisch? Oder ich weiß nicht, ich kann mich ehrlich gesagt diese Vorwurf Hinterzimmergemauschel, kann ich mich ehrlich gesagt nicht anschließen, weil das ist kein Hinterzimmergemauschel. Die Frage ist halt schon. Das ist genauso passiert, wie es in den Verträgen vorgesehen ist. Die Frage ist aber trotzdem schon, nur weil etwas rechtens ist, ist halt die Frage, ob das auch als moralisch richtig empfunden wird. Weil wenn du kannst natürlich sagen, klar, nach den Statuten, stimmt das alles so, aber wenn dir im Vorhinein gefühlt was anderes verkauft worden ist, dann kommst du dir halt hinterher vielleicht ein bisschen veräppelt. Ja, aber das ist doch, aber also das hab ich noch nie verstanden, ja. Na Jens, ist doch ganz normal im demokratischen Prozess. Wenn du keine Mehrheiten findest, musst du halt Kompromisse eingehen. Ja, klar. Ja, kommt denn jetzt plötzlich der Anspruch her, wenn ich CDU wähle, dann will ich gefälligst hier irgendwie... Nein, guck mal, nochmal, das musst du jetzt entkoppeln. Die von der Leyen ist ja jetzt nicht gewählt worden, weil die jetzt eine Mehrheit gefunden hat, klar, letztlich schon, aber weil sie praktisch vom Rat für diese Position nominiert wurde. Und vorher gab es eine Wahl, wo die Bürger beteiligt waren, wo es praktisch um die Verteilung der Sitze ging. Aber im EU-Rat sind doch die Bürger auch beteiligt. Das sind doch die nationalen Parlamente, die dort vertreten sind. Jens, mir ist die Logik schon klar, aber das Gefühl, was bei den Leuten ankommt, ist, wir haben gewählt, wir haben irgendwie ein Parlament jetzt besetzt und jetzt entscheidet, aber davon letztlich entkoppelt, ein Rat, wen sie für die Kommissionsvorsitz nominieren. Und dann darf das Parlament darüber entscheiden. Und das, was man, wenn man sich nicht mit auseinandergesetzt hat, eigentlich erwartet hätte, wäre, okay, jetzt Weber und wer war der andere Spitzenkandidat von den Grünen oder von den Sozialen? Von den Grünen war das die Ska Keller eigentlich, glaube ich. Und von den anderen, da war das der Holländer. Timmermans. Genau, Frans Timmermans. So, jetzt gibt es irgendwie dann eine Wahl im Parlament von den Abgeordneten. Wer soll es jetzt dann werden? Und dann hätte sich dann. Funktioniert ja nicht. Du sagst ja jetzt. Oh, wer vorher die StVZO nicht gelesen hat, der kann ja nicht wissen, dass man an einer roten Ampel anhalten muss. Nein, ja, der Punkt ist doch folgender: Wenn es jetzt eine eigene, um bei dem Straßenverkehrsordnungsklimbim zu bleiben, wenn es jetzt eine eigene Straßenverkehrsordnung geben würde für Autofahrer und für Radlfahrer, und du glaubst aber, das ist die gleiche, und dann stellt sich für dich hinterher raus, okay, es ist eine unterschiedliche, dann kommst du dir irgendwie blöd vor. Hat sich doch keiner mit beschäftigt. Das ist das, was wir letztes Mal schon thematisiert haben, dass eigentlich das Prozedere der Europawahl keiner so richtig verinnerlicht hat und jeder im Prinzip meint, es ist so ein Stück weit eine Bundestagswahl, nur auf größerer Ebene. Und da ist es halt ein Kommunikationsproblem am Ende des Tages. Es ist halt vielleicht im Vorhinein oder generell nicht klar genug kommuniziert worden. Okay, also was man ja tatsächlich sagen könnte, war, wenn da die nationalen Regierungen ja, die sind ja mit den Parteien, den europäischen, landesüberregionalen oder landesübergreifenden Parteien ja im Austausch, da war doch schon wahrscheinlich vor der Wahl klar, dass der Rat einen Kandidaten Weber oder Timmermans nicht akzeptiert. Warum schickt man die überhaupt ins Rennen? Das verstehe ich halt nicht. Ne, ich glaube, dass es dieses Spitzenkandidatenmodell nicht in allen nationalen Realitäten auch tatsächlich so hochgehalten wird, wie es in Deutschland hochgehalten wurde. Ja, kann sein. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass die Portugiesen irgendwie mal ein TV-Duell Weber gegen Timmermans gesehen haben im portugiesischen Fernsehen. Na, wahrscheinlich nicht, ja. Ja. Glaubst du denn, dass wenn, sag jetzt mal, die Verhältnisse der Gruppierungen zueinander andere gewesen wären, dass dann der Weber zum Beispiel als Spitzenkandidat einfach durchgeflutschikert wäre? Ja. Ich glaube, wenn die ähnlich stark geworden wären wie, oder auch die Sozialdemokraten ähnlich stark geworden wären wie in den Wahlen vorher, also die zusammen irgendwie deutlich über die 50, über 60% hatten, die ja vorher gehabt hätten, dann wäre das ganz klar gewesen. So war es ja beim Juncker letztlich auch. Ja. Der Juncker ist ja auch als Spitzenkandidat der EVP eigentlich zum Kommissionspräsidenten ernannt worden, weil die beiden Fraktionen sich vorher geeinigt hatten, derjenige aus der stärksten Fraktion wird es sozusagen, ja. Der Spitzenkandidat aus der stärksten Fraktion wird es. Mhm. So, und diesmal reicht das halt, reichen die beiden zusammen halt nicht mehr, ja. Mhm. Aber nochmal, also gut, das Prozedere, da mag man jetzt von halten, was man will. Abgehakt, ja, lass uns mal irgendwie das inhaltliche Kapitel aufschlagen. Was verbindest du denn mit von der Leyen? Also was mich bei der von der Leyen irgendwie unglaublich nervt, ist, dass die meines Erachtens in dem Ressort, in dem sie tätig ist, nicht ausreichend Sachzwang oder Themenzwang, was das Ressort betrifft, hat, sondern sie hat da, sag ich jetzt mal, das mag ja alles nötig und wichtig sein, aber Familienfreundlichkeit und vielleicht Gleichberechtigung als ihre Leib- und Magenthemen, und die versucht sie halt, oder hat sie bis jetzt, so war mein Eindruck, in jedem Ding einfach versucht, möglichst viel reinzudrücken, ob das jetzt zur, nicht nur zur Thematik an sich, sondern auch zu den vorhandenen Problemen gerade passt oder nicht. Hm. Und das ist irgendwie, wenn du eigentlich an den Problemen vorbei arbeitest und irgendwie wie so einen Tunnelblick hast, dann halte ich dich eigentlich, oder halte ich sie halt nicht zwangsläufig unbedingt äußerst kompetent innerhalb dieses Ressorts. Das ist Teil 1 der Geschichte. Und Teil 2 der Geschichte ist, also mag jetzt vielleicht im EU oder in den EU-Kommission anders sein, aber gerade im Verteidigungsministerium hatte ich von vornherein irgendwie das Gefühl, dass die Frau da keinen Fuß auf den Boden kriegt, weil die da versucht, in eine meines Erachtens immer noch äußerst stark patriarchalisch geprägte Struktur als Frau mit, und da kommen wir, ist wieder der andere Punkt von vorher, mit diesen Familienthemen irgendwie reinzugrätschen, wo einfach jeder sagt, von dir lasse ich mich so ungefähr gar nichts sagen, du kannst mich mal. Mhm. Und da wirst du, da hat sie, vielleicht war sie dann einfach auch de facto auf verlorenem Posten und hat selber gar nicht unbedingt was dafür gekonnt, aber das nährt natürlich irgendwie das Gefühl, dass da jemand äußerst inkompetent ist in dem Moment gerade. Also ich sage euch mal meine Einschätzung zu ihr, und ich fand das so lustig, weil sie das immer wieder bestätigt hat jetzt in diesen ganzen Nominierungen. Also für mich ist die von der Leyen immer eine Politikerin gewesen, die so mit dem Strom schwimmt. Ja? Ich finde, die hat keine Haltung, die hat keine Meinung, sondern die macht halt das, was sie glaubt, was die Leute von ihr hören wollen, habe ich das Gefühl. Ja? Oder ihre Klientel von ihr hören will. Ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich eine Überzeugung hat. Mhm. Und das heißt eigentlich, oder das definiert für mich eigentlich so diese klassische karriereorientierte Berufspolitiker. Es geht schon in die gleiche Richtung. Bild, ja. So. Und das mag man ja jetzt gut finden oder schlecht finden. Was mich daran einfach irritiert, ist, dass die so unauthentisch rüberkommt. Also ich hab sie mir angeschaut, ich glaube, letzte Woche war das, da hat sie vor der Grünen-Fraktion im Europaparlament so eine Bewerbungsrede gehalten. Was war das miserabel? Aber das irritiert dich. Inwiefern miserabel? Ja, weil die einfach nicht, also weißt du, die hat sich da vor die Grünen hingestellt und hat dann erzählt, also das mit dem Klimawandel, also das, ja, das findet sie ja auch ganz schlimm. Und also als EU-Kommissionspräsidentin, da können Sie sich auf mich verlassen. Also ich werde da mal hier so eine Kommission an Wissenschaftlern einsetzen und dann machen wir wirklich mal evidenzbasierte Politik in der EU. Ich denke, hä? Das ist doch keine Evidenzfrage mehr. Klimawandel ist doch keine Frage von, gibt es denn jetzt auch wirklich wissenschaftliche Hinweise, die das aber auch zu 100,01% bestätigen? Ja, so, was erzählst du den Grünen da? Ja, aber ja? Das ist doch total, also da, ja. Und aber klar, was hat die denn da betrieben? Das ist Wahlkampf. So, die Wähler sind die anderen Parteien und nicht ihre Mutterpartei. Ja, aber das heißt, die geht da total maximal opportunistisch rein. Ja. Aber hast du ihren Abschlussrede gehört? Nee, das ist eine Frechheit. Aber wie kann ich das denn verwirren? Bankenunion vollenden, dem EU-Parlament ein Initiativrecht geben wollen, das europäische Wahlsystem reformieren, die Klimakatastrophe durch eine europaweite CO2-Abgabe will sie abwenden, die Unmenschlichkeit auf dem Mittelmeer beenden, Dublin-Verfahren und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, das ist halt Matrose in jedem Hafen eine Nutte. Ja. So Schnucki, ist es halt. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja, das ist doch, ich mache euch alles, für unrealistisch hältst, oder du machst aus allem recht? Ich mache euch alles umsonst, ohne Investition, sofort, ja, und hinterher leben wir im Schlafland. Und ich mir denke, ey, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Ja, geil. Stimmt, warum ist da eigentlich vorher noch niemand drauf gekommen? Ja, aber Jens, ganz ehrlich, so funktioniert doch Politik. Nein, so funktioniert Politik nicht. Doch, Wahlkampf funktioniert so. Darum heißt es ja Ursula von allein. Klar, da läuft alles wie von allein. Dass das Bullshit ist, ist doch klar. Aber hast du doch gesehen, hat doch funktioniert. Aber was ich mir jetzt nochmal frage, warum, ich verstehe es nicht, was dich jetzt irritiert. Nein, also pass auf, mich. Dich irritiert, dass wenn sie der Hans Zampf in allen Gassen ist, dass sie dann nicht authentisch rüberkommt. Das irritiert mich ehrlich gesagt dann überhaupt nicht. Wie sollst du denn authentisch rüberkommen, wenn du jedem die Tröte nach seiner Musik bist? Ja, wahrscheinlich wundert mich das gar nicht wirklich, dass sie nicht authentisch rüberkommt. Ich finde das einfach abstoßend. Ich finde das wirklich abstoßend. Mich wundert das auch, dass immer gesagt wird, also sie spricht ein fließendes Englisch und ein fließendes Französisch. Ich habe die Englisch reden gehört, das würde ich nicht als fließend bezeichnen. Ja. Ich sage mal so, das ist ein solides, gutes Englisch, aber definitiv nicht fließend. Das Französisch kann ich nicht ganz so gut einschätzen. Mag sein, okay. Es ist so daneben, was die da gelabert hat. Da kriege ich echt Pickel. Ja, okay, d'accord, ja, aber ich wette, dass jeder andere Kandidat, der da jetzt aufgerufen worden wäre, genau die gleiche Show abgezogen hätte. Weil es ist doch die einzige Möglichkeit, wie du es in der aktuellen Zusammensetzung des Europaparlaments überhaupt schaffst, eine Mehrheit irgendwie für dich zu gewinnen. Das heißt, entweder haben die dir das abgenommen oder sie haben gesagt, naja, komm, sie hat wenigstens ein paar Themen erwähnt, die für uns auch wichtig sind, da wählen wir mal. Aber das ist doch die einzige Motivation dahinter. Ja, das mag ja sein, dass sozusagen, ist, dass, ja? dass der Zweck in diesem Fall die Mittel rechtfertigt. Ja? Aber mittelfristig zerstört die ja nicht nur ihre eigene Glaubwürdigkeit, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Institution. Mit so einem Schwachsinn. Klar. Aber nochmal, ich glaube halt, das ist halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad, wie jetzt ja auch die Politik aktuell eben dann funktioniert, wenn du auf Mehrheit irgendwie kommen musst, ja. Da musst du halt, du bist halt so diversifiziert, was die Parteienlandschaft betrifft. Du kannst nicht mal mit einer harten Linie, die nur für deine Partei steht, in der du vielleicht dann einigermaßen glaubwürdig bist. Ich glaube nicht, dass das noch stimmt. Ich finde, sonst könnten die Grünen nicht so erfolgreich sein. Nein, jetzt bei, klar, wenn ich reite ja nicht davon, dass du als Partei nicht erfolgreich sein kannst, das meine ich nicht. Natürlich, das ist genau das, die Grünen sind ja ein Beispiel, wobei die auch mittlerweile sehr verwässert sind, aber okay, die fahren ja eine Linie und erreichen damit einen großen Teil der Bevölkerung, so. Aber jetzt, wenn es konkret um das Bilden von Mehrheiten geht und du darauf angewiesen bist, wenn du da EU-Kommissionspräsident werden willst, dass du halt eine gewisse Mehrheit haben musst oder dass du eine Mehrheit haben wirst, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Oder du sagst halt einfach. Ja, oder du sagst halt, ich stehe für etwas, entweder ihr wählt mich dafür oder nicht. Ja, genau. Das ist die Alternative. Ja, richtig, ja, genau. So. Das eine Mal sagst du halt, der Zweck heiligt die Mittel, oder das eine Mal sagst wir sind nicht alle Mittel recht. Ja, aber glaubst du denn, wenn die sich jetzt da vorne hingestellt hätte und hätte gesagt, wisst ihr was, ich fahre hier ganz hart die konservative Linie, dass sie dann die Mehrheit bekommen? Ich sage ja nicht, dass die harte konservative Linie ihre Linie ist. Ich sage ja nur, es wäre vielleicht mal authentischer gewesen. Es wäre vielleicht mal gut gewesen, einfach eine Position zu irgendetwas zu haben, ne, und nicht einfach keine Ahnung, hier wünscht dir was zu spielen. Aber also wünscht dir was vorzuspielen. Ja? Ja, aber jetzt schauen wir, wir haben ja noch einen zweiten Aspekt bei dieser ganzen Geschichte, und das stößt mir auch ein Stück weit die ganze schon ein bisschen. Ich habe bei der von der Leyen und bei der AKK, bei beiden eigentlich das Gefühl, dass die ein Stück weit Merkels Marionetten sind. Und dass die jeweils an die entsprechenden Positionen so hingeschoben werden, wo sie sie haben. Also die AKK ist definitiv nicht Marionette von Merkel, sonst wäre die Merkel eine extrem schlechte Marionettenspielerin. Das ist möglich, aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und von daher muss die von der Leyen an dieser Position, wo sie jetzt ist, gar nicht unbedingt mit einer eigenen Vorstellung oder einer eigenen Meinung herangetreten sein. Sie sollte vielleicht jetzt sich langsam mal überlegen, aber im Grundprinzip ist sie da eigentlich mehr oder weniger hingeschoben worden. Und das ist halt so eine Postenschacherei und Klüngelei in irgendeiner Art und Weise. Aber jetzt, ich würde gerne mal auf den Punkt nochmal kurz zurück, ja. Also, weil ich glaube, dass das, was wir da jetzt auf europäischer Ebene gerade erlebt haben, dass dieses, ich muss irgendwie mich gut Kind mit allen machen und allen mal ein bisschen was versprechen, um eine Mehrheit irgendwie zu bekommen und eine Regierung zu bilden, dass das, also jetzt nicht auf EU-Ebene Regierung bilden, aber dass uns das auch massiv in Deutschland drohen wird. Weil guck dir an, was da jetzt aktuell läuft. Guck mal, die Große Koalition ist ja auch nur ein großer Kompromiss. Ja, das heißt, du musst halt stark halt Einbußen machen, ne? Und ich glaube, dass das nicht gut ist, okay, ja. Aber das Gleiche wird ja sein, wenn jetzt nochmal Neuwahlen sind, beziehungsweise die nächsten Bundestagswahlen, dann wird es ja auf irgendeine Dreierkoalition rauslaufen müssen, wahrscheinlich, weil sonst gar keine Mehrheit zustande kommt, ja. Oder du hast eine Minderheitsregierung oder was auch immer. Aber das heißt, es muss mehr Kompromiss entstehen. Was ja nicht prinzipiell was Schlechtes also ist. Also wie ich habe ja gerade gesagt, ja, dass man dann hinterher einen Kompromisskandidaten rauszieht, was ja von der Leyen letztlich ist, ja, gegen den politischen Kompromiss habe ich ja gar nichts. Ja. Ja. Aber es läuft doch überall aus. Selbst innerfraktionär läuft es doch so, dass eigentlich mehr oder weniger mittlerweile überall aufs geringste Übel irgendwo hinaus. Nee, ich glaube eben, dass diese Zeiten vorbei sind. Ja? Ich glaube das eben nicht mehr. Helmut Schmidt oder ein Willy Brandt war doch nicht das kleinste gemeinsame Übel. Auch ein Franz Josef Strauß war nicht das kleinste gemeinsame Übel irgendwie. Das war halt der Überkandidat in irgendeiner Art und Weise. Und das Gefühl habe ich doch jetzt selber. Nein, das stimmt doch so gar nicht. Das ist hinterher in der Geschichtsschreibung, wird das so immer dargestellt, ja. Werfst du mir jetzt Geschichtsklitterung vor? Ein Helmut Kohl war, als der 1982 Kanzler wurde, war der noch nicht der Kanzler der deutschen Einheit, ja. Und ein Helmut Schmidt war, als der zum Kanzler gewählt wurde, noch nicht der Kanzler, der irgendwie den NATO-Doppelbeschluss irgendwie zur Vorlage hatte. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Nein, ich will nur sagen, es gibt alle gut, oder es gibt den, da haben die wenigsten was dagegen. Also ja. Das sind da zwei vollkommen unterschiedliche Positionen. Ja, mein Punkt ist, also um das noch mal zu fokussieren. Ich glaube nicht an die These, Kai, dass wir weiter in politischen Systemen unterwegs sind, wo der maximal flexible maximal erfolgreich beim Wähler ist. Ja? Nee, das ich glaube, dass diese Zeiten sind vorbei, und ich finde, das kann man sehr gut erkennen am Niedergang der CDU, am Niedergang der das SPD. Das war auch nicht das, was ich gesagt habe, Jens. Moment. So, was du gesagt hast, ist ja, dass von der Leyen im Grunde genommen Kompromisse eingeht. Ja? Sie bietet aber, sich an. Nee, Moment. Von der Leyen geht ja überhaupt gar keine Kompromisse an, ein, weil sie überhaupt keine Kompromisse eingehen muss. Von der Leyen ja, gut, wenn du erzählt nur das, was die Leute gern hören wollen. Das hat aber nichts mit Kompromissen zu tun. Ja, ja klar. Die macht Werbung. Ja, ja. Das hat aber nichts mit politischem Kompromiss zu tun. Nee, aber die Kompromisse ja, musst du doch jetzt dann um eingehen. Um Kompromisse einzugehen, musst du erstmal eine Haltung haben. Da du musst sagst, du eine Meinung haben, da musst du einen Standpunkt haben und du musst, da, eine Position du musst jemanden haben. Und genau, und du musst jemanden haben, der auch eine Position hat und hinterher könnt ihr eure Positionen miteinander vergleichen und sagen, ihr geht einen Kompromiss ein. Aber von vornherein zu sagen, ich mache alles für umsonst und alle sind nachher glücklich und so, das ist kein Kompromiss. Ja, ja, aber das ist Werbung. Die Vorstufe richtig, von einem genau. Kompromiss. Nein, das ist auch nicht, nein, Entschuldigung, ein Kompromiss braucht immer... Das ist schon klar. Braucht immer zwei Positionen. Ja, aber sie hat erst mal mit Position sie hat eine nicht, von der Leyen. Ja, aber sie wäre ja gar nicht so in die Position gekommen, Kompromisse zu machen. Was ist denn ein Kompromiss? Naja, der Punkt sie, ist doch, sie hat ja erstmal Zugeständnisse machen oder in irgendeiner Art und Weise durch diese Werbung hat sie sich von diversen Fraktionen Positionen die verabschieden müssen. Die Stimmen erst einmal nennen wir es mal erkaufen müssen. So, und diese Fraktionen werden hinterher genau diese Positionen einfordern. Das heißt, sie hat eigentlich durch diese Werbung, die sie bei den Fraktionen gemacht hat, dass die sie wählen soll, eigentlich schon die Vorstufe dazu gemacht, dass sie hinterher Kompromisse mit ihnen eingeht. Also ich sag's euch ganz ehrlich, meines Erachtens hat die damit dieser Institution maximalen Schaden zugefügt. Und zwar nicht dadurch, dass es von der Leyen durch den EU-Rat irgendwie bestimmt worden ist, jetzt als neue Spitzenkandidatin zur Kommissionspräsidentin, sondern dass die da hingegangen ist und hat allen irgendwie das Schlaraffenland versprochen, ohne, aber auch wirklich nur ohne Ahnung, ohne Meinung, ohne sonst irgendwas zu haben. Aber das finde ich ein Skandal. Da kann ich mich so drüber aufregen. Aber was wäre jetzt, okay, verstehe ich, aber was wäre jetzt aus deiner Sicht der richtige Weg gewesen? Also, oder was hättest du dir gewünscht von ihr? Eine Meinung, eine Vorstellung davon, so soll die Grundrichtung meiner Politik als EU-Kommissionspräsidentin aussehen. Okay. Also eher eine klare Marschrichtung. Naja, es muss ja nicht eine klare Marschrichtung hinterher rauskommen, aber sie muss eine Haltung zu bestimmten Themen haben und dann sollte es meines Erachtens in irgendeiner Art und Weise, es muss kein geschlossenes Bild ergeben, ja, aber du musst zumindest irgendwie so eine Struktur irgendwie erkennbar haben. Also jetzt ist ja die Frage. Eine Marschrichtung wäre immerhin schon mal, alles wird gut oder zumindest alles wird besser, aber das ist ja nicht das, worauf du hinaus willst. Du willst ja das Ganze, sag jetzt mal, in irgendeiner Art und Weise auf ne, das muss schon mit Leben gefüllt werden, so fokussiert so und kanalisiert ja? irgendwie. Haben. Ja, aber der Punkt ist ja der, dass man sich das wünschen würde, ja, verstehe ich es. Klar, ist besser, wenn sich da jemand klar positioniert. Die Frage halt, und da muss ich jetzt sagen, bin ich zu wenig Politikexperte, aber ich würde ja davon ausgehen, dass jetzt in den letzten, seit wann war das klar, dass sie gewählt werden soll? 3 Wochen? Sehr zwei egal. Wochen, zwei Wochen war die jetzt auf Tour, ja. Da werden ja zig Gespräche mit allen Fraktionen etc. stattgefunden haben. Und da wird ja sondiert worden sein, ja, klar. Wie jagen wir die jetzt da, also wie schaffen wir es, dass die... Wie kriegen wir eure Stimmen? Genau, wie kriegen wir eure Stimmen? Ja. So. Und glaubst doch auch, dass jedes Wort, was da während der Rede gesagt wurde, dass das durch 100 gefühlt Hände gegangen ist, die das von links auf rechts gedreht haben und sagen wir das jetzt so oder sagen wir es hier oder sowas und auf maximalen Konsens einfach getrimmt war. Beziehungsweise auf maximales Ergebnis im Sinne von Wahl. Ja, natürlich. Wahl. Aber, ja, ja. Aber Kai, genau das ist ja das Problem. Ja, ja? Aber so funktioniert das da halt. Nee, aber so darf es nicht funktionieren, weil du damit das System kaputt machst. Ja gut, ja, dann ist aber die Frage, also stellen wir mal die Hypothese auf, dass das nur funktioniert hat, weil sie so geredet haben. Einfach mal als Hypothese in den Raum gestellt. Dann wäre ja die Gegenhypothese, beziehungsweise, oder das würde ja bedeuten, hätte sie es anders gemacht, wäre sie nicht gewählt worden. Würde sich ja so bedingen. Nee, das... Naja, wenn wir sagen jetzt, das war taktisches Kalkül, sie geht davon aus, dass sie folgende Dinge tun muss, damit sie gewählt wird, würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn sie die nicht macht, dann ist sie nicht erfolgreich. Du sagst, so. Sie ist nur gewählt worden, weil sie es so macht. Und ja, das ist meine Hypothese. Ja, aber zwischen sie ist gewählt worden, weil sie es so macht, und sie ist nur gewählt worden, weil sie es so macht. So, nur gewählt wäre jetzt, wenn sie es nicht macht, die Antithese. Ja. Ist ja egal, aber mach mal weiter. So, das heißt ja, wenn sie es anders gemacht hätte, wäre sie nicht gewählt worden. Mhm. Was dann dazu geführt hätte, dass der nächste Kandidat ins Rennen geschickt worden wäre. Dann hätte man wieder die Ochsentour gemacht, hätte wieder alle Fraktionen abgeklappert und wäre nachher zu einem Ergebnis gekommen, okay, vielleicht muss der Kandidat bei seiner Antrittsrede oder so wie er agiert, sich anders positionieren, damit er gewählt wird. So, jetzt kannst du das halt mehrmals machen, oder die sind halt von vornherein ausgegangen, okay, wenn ich mich so positioniere als Kandidat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewählt werde, relativ hoch. Ich glaube, dass das halt alles totales Kalkül dahinter ist. Ja, natürlich ist der Kalkül dahinter, aber das heißt, ist doch, ja, also, aber weißt du, das macht es doch nicht besser. Nee, aber die Frage ist, wer ist da dran schuld? Ist es jetzt derjenige, der sich nach den Wünschen, in Anführungszeichen, der Fraktionen richtet und denen nach dem Mund redet und die deshalb den nur wählen, weil er nach ihm im Mund redet? Oder wäre es nicht besser, wenn die Fraktionen auch jemand wählen würden, der eine klare Meinung vertritt, auch wenn es nicht die eigene ist? Nur so funktioniert das. Das kann man ja nicht von denen verlangen. Ja, aber dann bist du ja in so einem Infinite Loop gefangen. Dann wird ja nie jemand gewählt. Naja, aber Moment, das ist ja genau die Frage. So, ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist da drin gefangen. Was ist besser? Bist du lieber da drin gefangen oder sagst du, weißt du was, der Prozess ist mir wurscht, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Und ich habe ehrlich gesagt Probleme mit dieser Aussage, scheiß auf den Prozess, ich will, dass das Ergebnis stimmt, weil das letztlich dir die Türen in alle Ekelhaftigkeiten öffnet. Ja klar, nochmal, in der idealen Welt würde ich mir das auch... Nee, nicht in der idealen Welt, sondern... Ich glaube, weil das einfach nicht so funktioniert, der politische Betrieb. Das ist halt Ich glaube, so, der oder? Politische Betrieb hat sich auch dahingehend massiv geändert zu von vor 30 Jahren, dass du halt einfach diese komplett auf Parteien zugeschnittenen, komplett abgegrenzten Themenbereiche auch gar nicht mehr hast, sondern du musst im Prinzip auch als Partei quer durch alle Themenbereiche die Meinungen und die Personen bedienen. Es nutzt ja also nichts. Eine CDU kann ja nicht mehr sagen, ich mache jetzt nur noch auf Wirtschaft. Die muss ja auch in irgendeiner Art und Weise in, keine Ahnung, die IT-Technologie oder in die Umweltthemen oder so rein. Das hilft ja nichts. Und das hast du so, glaube ich, vor 30 Jahren oder was nicht gehabt. Vor 30 Jahren haben wir aber auch einfach noch mehr Bier gekriegt. Ja, wenn man ja, schon vor einer halben Stunde gesagt hat, dass das Glas leer ist. Ja, Entschuldigung. Ich musste mich noch aufregen. Aber meine Kinder haben heute meine Lampe ausgesteckt. Die haben dir die Lampe ausgeschossen, das solltest du schon selber machen. Ich habe die Lampe ausgesteckt. Aber ich kann sie wieder anstecken. Ja, ist schwierig, ja. Ich verstehe den Jens schon da, dass das natürlich nicht das ist das, was man sich wünscht, aber ich glaube halt einfach, so läuft das Spiel da halt. Und dass das Spiel nicht gut ist, ja, aber da muss man da irgendwie... Naja, er hat natürlich schon auch insofern recht, das ist ja nicht eine rein politische Sache, es ist ja auch, sag ich jetzt mal, wenn du in der Wirtschaft schaust, da gibt es ja auch wahrscheinlich die wenigsten, die irgendwie jetzt mit vollem Rückgrat hinter ihrem Unternehmen oder sonst was stehen, die sich halt dann, keine Ahnung, wie bei der Deutschen Bank, wo gerade tausende Leute gefeuert werden und die sich dann da den Schneider reinholen lassen, weil es halt einfach vollkommen wurscht ist. Und das Problem ist halt, dass du auch ab einer gewissen Fallhöhe nur noch horizontal weiterfällst. Also das heißt, du hast auch nicht so viel zu befürchten. Ach, jetzt kommt wieder die Neiddebatte. Was heißt da die Neiddebatte? Ich habe immer noch kein Bier. Er hat immer noch kein Bier, der Bastler. So, jetzt gibt es Meisel and Friends Pale Ale. Hatten wir auch schon mal. Klassiker. Gutes Klassiker, Bier. Aber gutes Bier, gell? Sehr gutes Bier. Den wir haben jetzt neue Logos gemacht und es gibt jetzt, das habe ich noch nicht getrunken, von Meisels and Friends, ein neues Bier, nennt sich Hoppy Hell, also Hoppy Hell, besser gesagt, ein hopfiges Helles. Da, also wie die Giesinger Erhellung sozusagen. Ja, oder wie Stillmanns oder wie die, wie das kriminelle Helle. Ich habe es noch nicht getrunken. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ja. Ich muss ja schauen. Wenn nicht, dass ich jetzt doch auf Hopfen allergisch bin. Hast du das gesehen im Rewe? Gab es das da? Oder? Schmeiße? Ja, das ja. Hobby Hell. Nee, das gab es da nicht. Nee, das ist noch nicht so gängig. Ja. Ich bin ja ganz begeistert. Ich habe ein Foto geschickt, dass es die, das ganze Riegle-Sortiment jetzt auch in 0,3er-Flaschen gibt. Das ist halt optimal, weil diese 0,7er Flaschen, die kann, da kannst du nicht eine im ganzen Abend trinken. Zum Wohl. Prost. Kannst du ja komplett Prost, vergessen. Mundschenk. Ja, Noctum 100 natürlich nicht. Ach, die anderen sind so füllig. Aber der Noct, der haut natürlich, wenn du da so eine 0,7er Flasche, da kannst du da direkt die letzten Tropfen kannst du gleich ums Kopfkissen schmieren. Aber was, das darfst du noch zur Erfrischung trinken. Apropos hier Craft-Bier und so. Ich hatte es ja eben von dem Corner. Ich war letzte Woche, war ich mit Katha, waren wir abends oben in Giesing in der Ambar. Ambar. Also Ambar. Ja. Auch ein kleines Lokal. Kannst auch was essen. Das war okay. War relativ teuer auch wieder für wenig Essen. Weißt du, ich lässt es sich schon raushängen. Ja. Nee, nicht raushängen, aber das war irgendwie, ja, fand ich ein bisschen zu teuer, aber haben auch eine riesen Bierauswahl, also viel Craft-Bier, ja. Und da war ich schon total Feuer und Flamme, hab gedacht, geil, das gibt's hier. Ich habe euch doch mal von dem Froggy Hops aus Südtirol, haben wir das nicht sogar mal zusammen getrunken? Das haben wir zusammen getrunken. Und das finde ich ja nach wie vor eins der besten IPAs, die ich hier getrunken habe, und da habe ich da gesehen, hat so ein Poster von Birra del Bosco, so heißt die Brauerei, da hängen, und habe ich gefragt, hey, habt ihr das da? Und ja, nee, aktuell nicht. Also war ich ein bisschen traurig. Aber jetzt mal generelle Frage, du gehst zum Essen und trinkst Craft Beer dazu? Ja, wir haben dann Snack gegessen, ja. Ja, aber gut, okay. Dann ist es was anderes, ja. Aber wenn ich irgendwie wenn ich richtig zum Essen gehe, wenn ich da ein Craftbeer dazu trinke, dann schmeckst das Craftbeer nicht so richtig. Ja, weder das eine noch das andere. Dann mischt sich das ja, alles so. Ja, wobei du schon eine Bierbegleitung zu Essen ja schon machen kannst, wie eine Weinbegleitung. Ja, aber du isst ja auch kein leichtes Kerbelsüppchen und haust dann ein Schwarzbier dazu. Da von mir aus fetten Rotwein. Fette Fleischbällchen irgendwie rein, weil das dann halt auch den naja, aber also Kerbel erschlägt. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt du warst das doch, der letztens mal erzählt hat, dass ihr irgendwie wo essen wart und dann gab es die Weinbekleidung dazu und der Wein hat irgendwie ganz anders geschmeckt mit dem Essen dazu. Mhm. Ich weiß nicht mehr, du hast es mal erzählt, hier musst du irgendwo in Schwabing oder so im Restaurant. Nee, gehen. Neuhausen. Da. Oder Neuhausen. Hey, wie heißt der nochmal? Er ist schon der, der nur österreichische Weine kredenzt. Ja. Ist die Österreicher. Ich komme. Fresse. Macht keinen Scheiß, die gibt es wirklich. Die ist unterhalb vom Nockerberg. Ernsthaft? Ja. Okay. Die Hysterie, ja. Oh Gott. Ja, aber auf jeden Fall. Brüding, meine ich. Aber auf jeden Fall, was ich glaube schon, dass du auch wie auch bei einem Menü drei, vier verschiedene Weine kannst du auch zu einem Menü drei, vier verschiedene Biere und das auch kräftigere und leichtere Biere glaube bringen. Ich grundsätzlich schon, aber wenn du jetzt mal schaust, wenn du eine Weinbegleitung zum Beispiel zu einem Essen hast, dann hast du einen weißen und einen roten und wie auch immer. Ja. Aber so ein Portwein oder einen anderen Dessertwein oder so, der halt so richtig selber massiv reinhaut und massiv Geschmack dahinter hat und intensiv. Ja, aber jetzt hast du nicht zum normalen. Aber jetzt Essen nicht dazu. Hier in der Craft Beer heißt ja nicht sofort irgendwie in your face fett Starkbier, ja. Also ich stelle es mir einfach schwierig vor. Also wenn ich kräftige Sachen habe, von mir ist ein Schweinsbraten oder sonst irgendwas, dann geht es. Aber allein wenn ich jetzt zum Beispiel. Aber zum Schweinsbraten wird es ja wahrscheinlich irgendwie ein. Kannst du gut ein dunkles Bier trinken. So. Beim Schweißbraten hast du sowieso zu viel Salz dran, da hast du so einen Durst, da musst du dann wieder drei davon reinhauen. Das funktioniert auch nicht. Aber wenn du jetzt ein Filet Wellington zum Beispiel machst mit Kalbfleisch und Pistazien und Brät und Blätterteig, wenn du da so ein. Ja, aber jetzt zum Beispiel hier, das hast du schon probiert. Ja. Das kannst du doch dazu trinken. Ich weiß es nicht, ob das mir nicht zu viel Aroma hätte. Das ist genau der Punkt. Also, aber dann würdest du zum Wein zum Beispiel, würdest du irgendwie so einen ganz lätscherten Weißwein trinken? Der muss nicht lätschert sein, aber. Aber nicht intensiv schmecken, oder was? Also, wenn du so einen richtig fruchtigen Weißwein oder so einen, keine Ahnung, Toscaia oder sowas, dann würdest du da auch nicht dazu trinken. Nee, klar. Also ich glaube, ich bin schon bei dir. Du musst halt schon so ein bisschen das abpassen. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass du halt zum Essen nicht irgendwie unterschiedlich schmeckende Biere trinken kannst. Also Gegenteil. Kannst du schon machen, aber es macht das Essen, finde ich, nicht gerade besser. Ja, aber das nochmal, wo ist da jetzt der Unterschied zwischen Bier und Wein? Dass Wein einfach viel sanfter schmecken kann als Bier. Ja, kannst du auch ein sanftes Bier trinken. Ja. Nee. Also das kriegst also, du einfach ein schönes Budweiser. Ja, genau, also, das kann es auch gleich sein. So, nee, also ich glaube, Bier passt immer zu starken Gerichten. Gar keine Frage. Ja? Also Bier kannst du immer gut zu Pizza, zu Geschmortem, zu Fleisch, wenn es irgendwie haut drauf sein soll, trinken. Die Frage ist, warum macht man nicht gleich ein Bier-Wein-Mischmenü? Wenn du halt so Knaller hast, dann hast du halt ein Bier dabei und aber das will auch wieder geil. Das ist halt Bier auf Wein, das lass sein. Und vielleicht so. Macht man mal eine Schnapsbegleitung. Ja, also ja. Ich trinke lieber Wein zum Essen. Du wolltest ja, wann ist das? 12. Oktober ist Dingsbums 12., 20. Oktober dein 7-Bier-Menü? 7-Bier? Ach, 21, nee, warte mal, das ist, ich sag dir sofort, das 6 Biere, ja. Und zwar ist das am 12. Oktober, ja. Was sag ich denn? Ja, sehr gut. Kenn doch deinen Kalender. Ein ja. Schnücki musst du dazu noch sagen. Ja, also da ist das Sechs-Gänge-Menü im Dreimühlen mit den 6 Augustinerbieren dazu. Und am 20. sind wir beim Schmieden, oder? 26. glaube ich. 26. Ja. Da bin ich auch gespannt drauf, ja. Gut. Ich war am Wochenende, war ich im beim Ritterturnier in Kaltenberg. Oh, da war ich auch schon 30 Jahre nimmer. Ja, fand ich eigentlich ganz lustig. Ja. Es ist auch lustig. Also ist ja wir hatten gewonnen. Schwarze Ritter, nee. Nee, fand ich echt ganz, ganz unterhaltsam. Also auch was da an Aufwand getrieben wird. Also warst du schon mal da, Wastl? Aber wir hätten uns fast am Wochenende gesehen. Wir haben kurz überlegt, ob wir mit den Kindern hinfahren. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, für Kinder ist das der Knaller, ja. Also, ja, auch, aber wir haben noch was anderes am Wochenende gehabt, wo wir dann gesagt haben, eineinviertel Stunden hin und dann eineinviertel Stunden zurück und dann sind schon mal fast mit Pausen vielleicht noch mit dabei, fast 3 Stunden vom Tag nur mit Fahrerei weg. Ja. Das geht nicht, wenn du noch einen Termin hast. Das musst ja, du war echt ganz, ganz nett, ja. Also das ist ja ein großes Gelände mittlerweile. Mhm. Und da ist ja da gibt es ja die Arena, die sie hingebaut haben, dann gibt es das eigentliche Schloss. Und dann haben die da drumherum, ich glaube, das sind auch permanente Bauten, ja, wie so ein kleines Mittelalterdorf drumherum gebaut. Ganz ne? Wie früher. Ich weiß nicht, wie es früher war, ja. Aber halt hier mit Pest und allem. Mit Köhlerei und Bühnen hier und da und allem und Essen. Und was mich. Und Gerbergasse da. Ja. Ja, was mich positiv überrascht hat, ich habe gedacht, ey, das wird ein richtiger Abzock, ja. Also ja. Von den Tickets ist nicht billig. Hm. Also wenn du da noch einen vernünftigen Platz in der Arena haben willst, bist du da schnell 40, 50, 60 Euro los pro Person. Aber ich habe dann gedacht, na, jetzt werden sie dich auch noch so richtig melken beim Essen und bei den Getränken und so. Und das war echt günstig. Also hast du für einen halben Liter Bier, also ich habe kein Bier getrunken, ich habe, glaube ich, ein Wasser und eine Apfelschorle getrunken. Ich glaube, 0,3er Wasser, 1,50 Euro oder 2 Euro, Apfelschorle 2,50, ein Liter Bier, 8 Euro und auch Essen, echt günstig. Ja, hier Portion Käsespätzle, 5,50 und so, war ich echt positiv überrascht und okay. War echt nett. Und das Turnier, ja, das ist ganz lustig gemacht. Also ist schon Wahnsinn, was die da mit den Pferden da abziehen. Ja. Krass. Also ja, wie gesagt, also ich glaube, ich war das letzte Mal, als ich 9 war oder so. Ja, es gibt es jetzt wohl 40 Jahre, ja. Also da kann das schon sein, ja. Ja. Hat er gesagt, er hat schon wieder kein Bier getrunken? Sagst du, müssen wir uns Sorgen machen, oder? Vorher wollte er auch schon keins. Aber wir haben ihn ja noch drüber reden. Noch eins hier, ja. So ist er nicht, ja. So, also jetzt, wo er im sicheren Hafen ist. Genau. Wastl, erfrische uns. Ich hab gedacht, du holtest die steile Thesen jetzt hat, und dann das so langsam damit einknüpfen. Ach so, ja, das kann ich natürlich machen. Pass auf, wir fangen jetzt erstmal ein bisschen softy an. Ich habe einen Artikel gelesen in der Zeit. Da war die Überschrift irgendwie Chaos vorprogrammiert, weil alles auf Kante genäht ist. Also die These ist folgende. Das ist der gleiche, wo du das PDF geschickt hast, oder? Ja, genau. Ja. Das war das mit dem PDF. Die These ist folgende, dass irgendwie mittlerweile kleinste Störungen im Ablauf von alltäglichen Dingen irgendwie zu größeren Ausfällen führen. Also anekdotisch, ein Kollege von mir, der ist am Wochenende nach Budapest geflogen mit der Lufthansa und hat irgendwie 5 Tage vorher die Nachricht bekommen, aufgrund vermehrter Krankheiten unseres Personals bei Skychef können wir an Bord des Fluges nicht das normale Catering anbieten. Ja, haben sie bei mir durchgesagt auch, ja. So. Austrian Airlines von Wien zurück nach München, ja. Genau, also Lufthansa, Skychef, irgendwie wohl problematisch. Und in diesem Artikel ging es eben letztlich genau um dieses gleiche Thema, nämlich dass kleinste Störungen schon heute irgendwie nicht mehr aufgefangen werden können, weil irgendwie alles so auf Effizienz getrimmt ist, ja. Also es wird einfach an falschen Ecken und Enden irgendwie gespart, so dass man dann irgendwie, ja, wenn da mal was nicht so läuft, wie man es gewohnt ist oder irgendwie so kleine Störungen eben auftreten. Das ist dann gleich Game Over ist. Ja, ich meine, wir haben das gesehen irgendwie vor 1,5 Jahren, als dieser Zulieferer von VW oder vor 2 Jahren muss das, glaube ich, genau gewesen sein, als dieser Zulieferer von VW, Sitzen. Ja, genau, die Sitze nicht mehr geliefert hat, da lag ja die komplette Produktion irgendwie für... Wobei das ja kein Versehen war, sondern die das einfach als Machtposition ausgenutzt haben. Ja, natürlich, aber letztlich hat halt VW, ist halt plötzlich diesem kleinen Zulieferer aus, wo kam die Nummer her? Schwaben, oder? Nee, Rumänien. War Rumänien, glaube ich, war das. Rumänien da, oder Ungarn, halt ausgeliefert. Aber da sind ja 2 Sachen zusammengekommen. Das eine war ja die Produktionskette an sich, aber das andere war... Dass sie nicht diversifiziert hatten beim Beschaffer. Ne? Singulär. Machen sie auch heute nicht. Nee, machen sie auch nicht. Normal machst du das schon. Einfach um das Risiko rauszunehmen. Also wir haben jetzt kürzlich ein Projekt gemacht, wo es genau um das ging, Supply Chain Risiken für einen großen deutschen OEM und ein großes deutsches Zuliefererunternehmen, die sehr eng miteinander verkoppelt sind und wo praktisch der Zulieferer ein neuralgisches Teil für nahezu alle Fahrzeugtypen liefert und es eigentlich auch keinen zweiten Lieferanten so richtig gibt. Mhm. Und wenn dann da die Supply Chain einbrechen würde, dann wäre da wirklich Polen offen. Und dann haben wir ein Projekt gemacht, praktisch, wo wir so eine Analyse gemacht haben, der kompletten Supply Chain, wo können Risiken entstehen. Wir sind in die Werke reingegangen, haben uns das angeschaut und dann jeweils praktisch überlegt, okay, wie können Risikomitigierungsmaßnahmen aussehen, die sie dann jetzt umgesetzt haben. Ja. Also es ist schon ein Thema. Und wie sieht sowas aus? Naja, du bist dann doch bereit, gewisse Kapazitäten vorzuhalten, im Sinne von, du hast mehr auf Lager anstatt Just-in-Time. Dann machst du nicht mehr Just-in-Time. So, du hast, überlegst dann teilweise, dass du, wenn, also das geht dann ja nicht nur bei dem Lieferanten, sondern auch beim Lieferanten vom Lieferanten und vom Lieferanten der Lieferant, ja, also dass du praktisch die Wertschöpfungskette nach hinten durchgehst, weil da kann halt der das war ein First-Tier-Supplier und dann kann das aber beim Fourth-Tier-Supplier halt zu Problemen führen, dann guckst du halt, was sind da für Materialien verwendet werden, kann man das auch durch ein anderes Material ersetzen, kann man da den Lieferanten wieder etwas diversifizieren, dass du halt einen zweiten Lieferanten des Lieferanten aufbaust und lauter so Späßchen. Also du machst sozusagen vertikale Integration, aber nur virtuell, weil du es nicht wirklich machst und nicht wirklich investierst, sondern du sagst einfach hier, nur schreibst Brain halt aus, sozusagen genau. Investierst. Und du guckst halt einfach, dass du versuchst, praktisch da auch, also es ging da vor allem auch erstmal um Transparenz, weil das häufig überhaupt nicht klar war, was sind denn jetzt hier, also klar, es gibt mal so ein paar so offensichtliche Risiken, die jedem einfallen, okay, wenn da jetzt hier das Werk in die Luft fliegt, dann haben wir ein Problem so ungefähr. Aber da sind ja auch viel versteckte Risiken, die OEMs gar nicht auf dem Schirm hatten, ja. Und wo es darum erstmal so ging, Transparenz darüber reinzubekommen, das irgendwie monitoren zu können und gegebenenfalls dann auch gegensteuern zu können, ja. Mhm. Also es ist ganz spannend. Ich habe das Projekt selbst nicht gemacht, hat ein Kollege oder ein anderes Team hat das gemacht, aber das trifft schon das, was du beschreibst, ja. Ich finde das halt ganz interessant, weil also in diesem Artikel waren ja irgendwie 3-4 Beispiele genannt, wo ich mir echt, also wenn ich mir anhöre, dass irgendwie die deutsche Flugsicherung nicht genug Fluglotsen hat, weil die irgendwie nicht in der Lage waren, zu checken, dass irgendwie der Flugverkehr in den letzten 20 Jahren irgendwie jährlich um 15% wächst und meinen dann ihre Leute nicht ordentlich bezahlen zu können und sich dann wundern, dass irgendwie niemand mehr irgendwie Fluglotse werden will. Und ich mir denke, ist das nicht irgendwie hoheitlich staatliche Aufgabe? Was ist denn da eigentlich los? Ja, oder dieses Beispiel, wie diese LKW-Fahrer irgendwie nicht mehr rechtzeitig irgendwie ins Werk geschafft hat, weil da irgendwie ein kleiner Stau war und da konnten die den nicht mehr abwickeln und dann aber letztlich da ist irgendwie dieses Teil dann nur irgendwie mit drei Tagen Verspätung irgendwie angekommen. Aber da kommt ja bei diesem LKW-Fahrer kommt ja noch ein zweiter Aspekt dazu. Da kommt ja noch dazu, dass du gewisse Regulierungsmaßnahmen eingeführt hast oder einführen hast müssen, nämlich Zwangspausen für die Fahrer, Höchstfahrzeiten und sowas, weil einfach nach Strich und Faden Schindluder damit getrieben worden ist. Ja, klar. Und wenn jetzt, sag ich jetzt mal, jeder da bisher auch mit Menschenkenntnis und gerüttelt Augenmaß irgendwie gefahren wäre, hätte keiner ein Problem wahrscheinlich gehabt, um zu sagen, okay, der fährt mal statt 8 Stunden heute mal 8,5 Stunden, dafür fährt er morgen bloß 7,5 Stunden. Aber es ist halt alles schon bis ins Maximum ausgereizt worden. Genau. Und so weiter. Und dann hat der Staat halt einfach hergehen müssen und sagen müssen, so, wir führen hier ganz strikte Regulierungen an. Wenn ihr euch da nicht dran haltet, dann gibt es aufs Maul. Ja. Und genau das fördert natürlich sowas in irgendeiner Art und Weise auch. Da muss man sich aber hinterher auch nicht beschweren, wenn man im Vorhinein, ich meine, im Endeffekt läuft es wieder darauf hinaus, dass du versucht hast, die Personaldecke möglichst gering zu halten, um möglichst effizient Kosten zu sparen. Genau, richtig. So. Ich sehe das bei uns auch. Bei uns läuft es immer nur, also bei uns läuft sozusagen der Normalfall schon auf 110%. Genau, das ist immer das Problem. Ja. So. Und wenn du dann aber eigentlich mal 150% Anforderungen hast, weil irgendwie was schief läuft, dann kannst du es halt vergessen. Schau mal, wir sind 5 Leute in der Abteilung. Bei uns dürfen keine 2 Leute gleichzeitig Urlaub nehmen. Ja. Weil das Problem ist, du hast innerhalb. Ihr seid 5 Leute und keine 2 Leute gleichzeitig Urlaub nehmen? Weil in der Abteilung, es gibt, der eine Arbeitsbereich ist von 2 Leuten abgedeckt und der andere Arbeitsbereich ist von, sag jetzt mal, 2 Leuten abgedeckt und einer kann so ein bisschen vom einen und ein bisschen vom anderen. Ja. Das heißt, wenn einer Urlaub hat, ist einer der 2 Bereiche eh bloß von einer Person fest abgedeckt. Ja. Wenn die krank ist, dann gibt es noch den, nennen wir ihn mal Springer, also unseren Abteilungsleiter, der das so ein bisschen ausgleichen kann. Ja. Aber spätestens ab dem Moment darf ja nichts Unvorhergesehenes, wenn einer Urlaub ist, darf eigentlich keiner krank werden, weil sonst bricht das ganze System schlagartig zusammen. Ja. Du kannst aber bei dem Arbeitspensum das oder der Auftragsdichte oder Menge, die so vorhanden ist, kannst du nicht auf jeder Position noch einen dritten vorhalten, weil das wäre kostentechnisch vollkommen ineffizient, weil er wahrscheinlich effektiv gesehen 80% des Jahres nichts zu tun hätte. Das ist, ich denke, das ist halt ganz schwierig. Du kannst pass mal auf mit deinem Kabel, weil du hängst ja ins Glas. Dankeschön. Ja, also das mag natürlich bei so kleinen Teams irgendwie nochmal umso schwerer sein. Natürlich relativiert sich das Ganze. Wenn ich ein Team von 40 Leuten habe, dann ist das natürlich prozentual, hat natürlich jeder Einzelne von der anteiligen Arbeitsleistung am Gesamt Ding eine geringere Menge und das kannst du eher durch etliche andere Personen irgendwie ausgleichen. Mhm. Aber je kleiner dein Team natürlich ist, umso schwieriger wird es. Ja. Aber es war die These, ich habe den den Artikel. Achso, die These ist eben, dass das alles so auf Effizienz getrimmt ist, dass halt jede kleine Störung letztlich nicht mehr aufgefangen werden kann, also dass kleine Störungen gar nicht mehr aufgefangen werden können, weil du halt alles so auf Kante nähst, ja. Und bei uns ist es tatsächlich gerade einfach so, das merkst du halt an allen Ecken und Enden. Also Normalbetrieb ist bei uns schon Überlast. ja, weil halt wirklich alles so genau exakt passen muss. Aber dann ist halt jemand krank und dann muss der halt irgendwie vertreten werden und dann, ja, so. Aber das hat ja wahrscheinlich ein gutes Stück weit auch damit zu tun, dass du entweder viel genauer berechnen kannst oder berechnen möchtest, wie lange du für die einzelnen Tätigkeiten brauchst. Ich glaube, es ist ein Möchte. Ja, ja, der Arbeitgeber möchte das natürlich, klar. Früher, ich kenne das bei mir aus der Branche auch von vor, sag jetzt mal, 20 Jahren, da hat halt jeder gesagt, ja, für das und das, da brauchen wir eine Stunde und effektiv haben sie halt vielleicht eine halbe Stunde gebraucht. Mhm. Du hast aber eine halbe Stunde einfach Puffer gehabt, um eventuell andere Sachen, die länger gedauert haben als vorhergesehen, aus welchem Grund auch immer, hast du damit locker abfedern können. Keiner ist jetzt irgendwie großen Stress gekommen, jeder ist nach 8 Stunden heimgegangen, alle waren zufrieden. Und das hast du halt so nicht mehr, sondern du versuchst halt das Personal. Ja, aber wo ist denn dieser Effizienzgewinn hin? Du hast halt weniger Leute. Ist der nur in. Nein, du hast halt weniger Leute, die du anstellst. Ist der in niedrigere Preise oder ist der in höhere Margen hin? Ich habe häufig das Gefühl, das ist eher in höhere Margen. Ja, ja, klar. Also da werden halt im Grunde genommen Arbeitnehmer letztlich über ihre Grenzen hinaus belastet, damit hinterher der Arbeitgeber einen höheren Jahresgewinn einfährt. Ja, klar, oder? Darauf läuft es hinaus. Logisch. Genauso ist es, ja. Du hast halt, also ich. Aber das leugnet ja auch keiner, oder? Ich denke, du hast halt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad deine Zulieferer wahrscheinlich, sag jetzt mal, von deren Preisen her wahrscheinlich irgendwann einmal ausgequetscht genug und dann musst du halt an einer anderen Stelle schrauben, irgendwie, um deine Kosten irgendwie noch runterzufahren. Und wo kannst du es wahrscheinlich am günstigsten machen? Ja, gut, aber in der Branche sind ja auch tatsächlich die Preise gesunken, oder? Die Preise, die sind nicht gesunken, die sind ins Bodenlose gestürzt. Naja gut, also dann hast du ja im Grunde genommen schon, also dann sind es eben nicht mehr letztlich die Arbeitgeber, die mehr verdienen, sondern letztlich die Kunden, die weniger zahlen. Aber schau mal, das machen doch alle. Aber das muss man jetzt mal differenzieren. Die Preise beim Wastel in der Branche sind meiner Meinung nach nicht so signifikant gefallen, weil die jetzt die Effizienzschraube total nach oben gedreht haben. Das hat vielleicht einen gewissen Beitrag gehabt, aber weil die Technologie sich ganz anders darstellt, oder? Das ist doch der Haupttreiber. Das ist auch. Also das ist halt das, was die Preise da. Das ist jetzt nicht die Personalkosten. Oder? Nein, ich kenne die Projekte nicht so gut, aber der Hauptpunkt ist, dass du einfach im Großen und Ganzen, dass die Auftragsmenge massiv runtergegangen ist, weil einfach nicht mehr im gleichen, allein durchs Internet, nicht mehr im gleichen Maße Bedarf an Druckprodukten ist, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch war. Demzufolge ist bei ausgehend von gleicher Anzahl Druckereien ist natürlich der zu verteilende Kuchen kleiner geworden. Und jeder hat in irgendeiner Art und Weise unabgezahlte Druckmaschinen rumstehen und die Bank will als erstes mal Umsatz sehen. Also gehst du mit deinen Preisen runter und machst natürlich die Gesamtpreise einfach kaputt. Und dann setzt halt irgendwann ein Druckereisterben ein. Ja, aber das würde ja suggerieren, dass, also ja, das war mit Sicherheit so, aber dann war das ja auch wiederum nicht praktisch, da sind ja die Preise nicht gefallen, weil die effizienter geworden sind, sondern weil er einfach gesagt hat, wir sind in einen offenen Preiskampf gegangen. Ja. Naja, das ja, weil jemand effizienter wird, deswegen fallen ja die Preise nicht. Das sage ich ja, genau. Das ist ja andersrum. Ja. Die Preise fallen und dann hast du einen Effizienzdruck. Ja, die Preise fallen nicht, weil du effizienter wirst. Nee, das meine ich ja. Das tun sie schon auch. Weil du gesagt hast, wenn wir effizienter werden, wohin geht denn das Geld, was da eingespart wird? Und da sage ich, das geht halt im Zweifelsfall nicht auf sinkende Preise, sondern auf steigende Gewinne. So, und dann hast du gesagt, ja, und dann, ja, dazu ja, sind wir ja dazu gekommen. Ja. Ja. Aber die Effizienz spielt natürlich schon auch rein. Wenn du eine Maschine hast, die halt jetzt halt einfach, sag ich jetzt mal, um 20% schneller druckt als noch vor 20 Jahren, dann habe ich natürlich pro Stunde 12 Minuten mehr zur Verfügung, die ich für was anderes hernehmen aber kann. Aber praktisch wäre es so, wenn weiterhin in eurer Branche der gleiche Bedarf an Druckware da wäre, ihr in den letzten 20 Jahren die gleichen Effizienzgewinne gemacht hättet, wie das jetzt passiert ist, dann wäre das Geld, was da praktisch entstanden wäre, durch Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung, wäre in die Tasche der Unternehmer gegangen und nicht in sinkende Preise. Naja, klar, das ist ja logisch. Also, ja, ich sag ja nur. Also, weil man wäre ja kein. Ja, also da lebst du natürlich trotz allem irgendwo in einer, sag ich jetzt mal, Deutschland abgegrenzten Ding, weil wenn irgendwer in Frankreich oder in Polen oder sonst was günstige Preise macht, dann werden die Leute auch dahin gehen irgendwo, ja, das ist klar. Aber effektiv gesehen hast du natürlich recht. Also ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt kein Unternehmer, sei denn du bist irgendwie in einer Genossenschaft oder sonst was, aber wenn du das Geld ausschüttest, dann schüttest du es wahrscheinlich am Ende des Tages an deine als Dividende an deine Aktionäre aus oder was, aber nicht an deine Mitarbeiter. Ja. Hm. Klar. Aber ist denn, also gibt es denn sozusagen wieder einen Trend dahin, Puffer vorzuhalten? Also du sagtest ja gerade eben, zumindest wird das mal analysiert und sozusagen diese Risiken mal bekannt gemacht? Das ist ja eine Rückversicherung einfach. Ja. Also ich glaube schon, dass sich Unternehmen bewusster mit dem Thema auseinandersetzen, weil es eben Beispiele dafür gab, wo es zu massiven Umsatzeinbrüchen kam, weil die Produktion gestockt hat. Und das, was ein Unternehmen will, ja, ist die Beständigkeit und Planungssicherheit. Und das will auch die Börse. So. Und am Ende des Tages analysieren die halt, wo können irgendwie Risiken entstehen. Sei es irgendwie deshalb sind die auch versichert gegen Naturkatastrophen und allen Scheiß, ja. Und dann sagen sie halt, okay, hey, wir haben bei ähnlich gelagerten Industrien oder bei anderen OEMs, wenn wir bei der Automotive-Branche bleiben, gesehen, die sind echt ins Straucheln gekommen. Wie ist denn das eigentlich bei uns? Zack, dann gehen sie da rein. Aber das macht keiner, weil er jetzt sagt, ha, super, halten wir mal wieder mehr Lager vor und binden mehr Kapital. Nee, es geht schon rein, immer über Risiko. Rein einfach Risiko, wie denken. Hoch ist das Risiko, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch sind die Kosten, die ich jetzt da berücksichtigen muss, das ist wie eine Versicherung am Ende des Tages. Aber waren diese Risiken nicht sichtbar oder nicht bekannt oder hat man davor die Augen verschlossen? Oder? Ich glaube, man hat sich da nicht so im Detail mit auseinandergesetzt. Ehrlicherweise, ist doch wie häufig so. Du wachst erst auf, wenn du in der Scheiße sitzt, ja? Ja, gut, okay. Also ich glaube. Keine Ahnung, ja, ich habe damit ja nichts zu tun, ja. Also ich glaube schon, dass das vielen einfach erstmal gar nicht bewusst ist. Und dann, wenn wir jetzt über so Branchen reden wie die Luftfahrt oder in der Luftfahrt brauchst du es gar nicht anfangen, weil das sind ja letztlich fast Monopole mittlerweile. Ja, so die sagen sich halt. Ja, der Lufthansa ist es doch scheißegal, ob ich jetzt mein schlechtes Käse-Sandwich bekomme oder nicht. Ja. Genau. Weil ich werde halt den Flug München-Wieden im Zweifelsfall halt wieder buchen. In der Luftfahrtbranche ist ja das ganze System sogar noch dahingehend umgedreht, dass ja nahezu jeder Flug überbucht ist. Also das ist ja, du hast ja eigentlich, du sagst ja, ich habe mehr Kapazitäten, als ich eigentlich habe, um den Fall, dass mir, sag ich jetzt mal, Kunden ausfallen, gleich wieder auszugleichen. Das hast du ja sonst in anderen Branchen so auch nicht. Eigentlich, weil du verkaufst mehr, als du Sitzplätze hast, ja. Also du hältst weniger Kapazität vor, als da tatsächlich verkauft wurde. Unter der Prämisse, gewisse Wahrscheinlichkeitsalgorithmus dahinter, so und so viele Leute springen eh kurzfristig ab. Ja, aber du siehst das ja auch. Also und dasselbe siehst du ja staatlich auch. Ja also, genau. Also wir Infrastruktur, wird ja ähnlich gemacht. Ja. Guck dir an diese Rheinbrücke da irgendwie. Guck dir nur die Deutsche Bahn an. Da ist ja jetzt massiv. Das würde ich jetzt aber nicht unter staatlich, weil die sind letztlich wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Aber da wurde auch über Jahre hinweg, wurde halt massiv an der Effizienzschraube gedreht, insbesondere was die Instandhaltung betrifft. Und jetzt hast du halt da einfach Züge, die in einem scheiß Zustand sind. Ich war jetzt letzte Woche, bin ich auch mit dem Zug wieder länger gefahren und da gingen die Steckdosen nicht. Und ich bin ja am Arbeiten im Zug und dann konnte ich meinen Laptop nicht laden. Und dann habe ich den Zugbegleiter gefragt, das war noch am Anfang ziemlich in München oder in Nürnberg oder so, sag ich, können Sie mal schauen, weil ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dann haben die einfach irgendwie einen Schalter oder einen Reset-Button gedrückt und dann hat es wieder funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, ich guck mal, ich weiß schon, was das ist hier bei dieser Schrottkiste. Hat das dann probiert, also hat wortwörtlich Schrottkiste gesagt, ja. Und hat das dann probiert und hat es geklappt, ja, ist halt ein Scheißladen hier und so. Also die Leute sind halt auch schon total, die Belegschaft ist da schon komplett desillusioniert, weil sie halt ständig angeschissen werden von den Kunden und denken sich dann, nicht alle, aber viele auch fuck it, ja. Aber schau mal, in anderen Bereichen hast du das ja auch schon mal. Jetzt sind Sommerferien, jetzt werden bundesweit werden so und so viele Lehrer für die Sommerferien ausgestellt, um danach wieder eingestellt zu werden. Das ist auch ein Bizarre. Das ist doch als staatliche Bildungsfürsorge, das ist ja der vollkommene Irrsinn. Ja. Also, wir haben übrigens bei uns in der Mittagsbetreuung jetzt damit aufgehört. Also wir haben früher für die Mittagsbetreuung den August nicht bezahlen müssen. Das war so irgendwie von dem früheren Vorstand beschlossen. Und der neue Vorstand hat gesagt, Leute, es geht nicht, ja. Wir können hier nicht Leute 11 von 12 Monaten im Jahr anstellen und dann davon ausgehen, dass die im nächsten Jahr wieder mit dabei sind, ja. Und gut werden die eh nicht bezahlt, ja. Und jetzt haben wir dann irgendwie Satzungsänderungen beschlossen und ja, jetzt werden die Leute auch für den August bezahlt, ja. Ja. Ja, aber es ist halt, wird halt überall auf Einsparungen, auf Effizienz getrimmt. Einfach um, ja. Und du hast ja auch, was in dem Artikel auch noch mit drin stand, ist, dass du diese fehlenden Lagerkosten, die sich die Firmen sparen, die haben die ja eigentlich effektiv auf die LKWs auf der Straße ausgelagert. Das heißt, die karren ihre Sachen konstant hin und her und das geht natürlich ein Stück weit auch auf Kosten der Infrastruktur. Das heißt, eigentlich ihre eigenen Kosten werden am Ende des Tages auf die Gesamtgesellschaft Gemeinheit irgendwo ausgelagert. Und da schlagen die ja auch zum Beispiel dieses veränderte Mautmodell in irgendeiner Art und Weise vor, dass du zu Stoßzeiten an Autobahnkreuz XY mehr Maut zahlst, als wenn du zu Nicht-Stoßzeiten da irgendwie durchkommst und da halt versuchst irgendwie bei den zumindest großen Firmen das ganze System ein Stück weit zu kanalisieren, dass du halt da zumindest einen Ausgleich irgendwie schaffen kannst. Ja, klar. Ja, und natürlich, dass zum einen die Lagerkapazitäten auf die LKWs verlagert, zum anderen natürlich sehr stark halt auf die Lieferanten, ja, die dann halt das vorhalten müssen, ja, klar. Ja, aber wie du schon sagst, jeder Lieferant hat dann nochmal einen Unterlieferant, ja, und klar, so der das halt Unterlieferant durch, ja, hat einen Spediteur und ja, so zieht sich das halt immer weiter durch, ja. Ich sage euch, die Uschi, die macht das. Die hat versprochen. Die kennt sich aus mit der Allmende. Ja? Ja, ja. Die löst das Kapazitätsproblem. Ja. Gut. Also der Wassler hat uns immer gesagt, wir sollen verzichten. Er predigt es schon seit mindestens 3 Jahren. Ja, das, so ist er. Als einziger, als einziger Weg aus der Verdammnis. Wein predigen und Wasser trinken. So ist es. Sehr gut. Ich habe jetzt auch mal wieder Zeitung gelesen. Was du Zeit hast, ganz ehrlich. Ich, ja, ich bin Zeitabonnent. Ja. Habe ich Zeit. Wer die Zeit hat, hat die Zeit. Richtig. Genau. Und also auf jeden Fall ist die These des Autors, also hier mit dem ganzen individuellen Verzicht, damit können wir ihm mal gestohlen bleiben, was das Klima angeht, weil er hat da so ein schönes Beispiel. Hier Leonardo DiCaprio ist ja großer UN-Klimaschutzbotschafter. Mhm. Hätte irgendwie bei jeder Gelegenheit. Oder irgendwie, wie wir jetzt sagen, Klima-Uschi. Klima-Uschi. Leonardo DiCaprio, unsere Klima-Uschi. Der bei jeder Gelegenheit irgendwie groß, keine Ahnung, für Klimarettung und so einsteht und da irgendwie das große Gesicht der United Nations ist. Und dann hat er sich aber mal erkundigt, also irgendwie, der ist in den letzten, keine Ahnung, 2 Monaten irgendwie 40 Mal mit seinem Privatjet irgendwie geflogen, ja. Und er sagt dann immer, okay, also jetzt dieser ganze private Verzicht, den er so immer mal wieder versucht zu üben, um das Klima zu retten, das hat ja alles irgendwie keinen Sinn, weil einfach dieses Problem mit diesen öffentlichen Gütern, wie es halt unser Klima ist, das lässt sich halt irgendwie durch so individuellen Verzicht nicht wirklich lösen, weil du bist ja immer so ein bisschen der Gelackmeierte, wenn du halt verzichtest, aber die anderen um dich herum das dann ausnutzen, ja, um sozusagen ihre relative Position dir gegenüber zu verbessern. Und klassisches Beispiel dafür sind die sogenannten Commons, also die für die Allgemeinheit zugänglichen Wiesen für Kühe in den Dörfern des 19. Jahrhunderts in England. Und zwar haben englische Ökonomen schon 1800 Bums irgendwie festgestellt, also die Wiesen, die Weidewiesen, die irgendwie im Privatbesitz waren, die haben alle tolles, saftiges Gras, grün, da stehen Kühe drauf und fressen schön, alles wunderbar. Aber diese so der Allgemeinheit diese Gemeindewiesen, wo jeder seine Viecher drauftreiben darf, nach einer Zeit werden die halt einfach überweidet, ja, zu viele Viecher. Warum passiert das eigentlich, wo doch jeder weiß, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, mehr als 40 Viecher drauf hast, dann geht das halt kaputt. Und das ist halt so ein klassisches Beispiel von, naja, wir neigen halt dazu, sozusagen Allgemeingüter zu überfrachten mit privatem Konsum oder halt privater Nutzung. Hängt ein bisschen der Vergleich, oder? Nee, es hängt total gut mit dem Klima, weil, ja, jetzt kommen wir wieder auf diese Verzichtsdebatte. Was hast du davon, auf deinen, keine Ahnung, X5 zu verzichten, wenn irgendwie Leonardo DiCaprio, UN-Klimabotschafter Nummer 1, irgendwie mit Privatchat wahrscheinlich irgendwie innerhalb eines Monats wahrscheinlich deinen CO2-Ausstoß deines ganzen Lebens 10-mal in die Wolken haut, ja? Also beschließt du halt, scheiß drauf, ich genau verzichte nicht im Privaten, ja? Mhm. Was ist jetzt deine Antwort darauf? Also erstens mal glaube ich, dass der Vergleich grundsätzlich mal hinkt, weil es natürlich Quatsch ist. Ich kann da nicht den Kühen einfach mal grundsätzlich sagen, ihr fresst jetzt nichts mehr. Nee, dann aber du kannst auf eine andere Weise. Du kannst eben. Ja, nee, wo soll ich denn hinter? Nein, du kannst auf die eigene. Nein, du kannst. Nein. Also diese Gemeinwiesen oder Gemeindewiesen, die es früher in England gab, waren eben so konzipiert, dass da jeder, der keine private Wiese hatte, sein Vieh draufpacken konnte. Und es war wohl auch meistens über Jahrzehnte hinweg so, dass alle irgendwie gerafft haben, dass wenn du da zu viel Viecher drauf machst, geht halt dieses Ding kaputt und du musst dich dann irgendwie um eine neue Weide kümmern. Ja. So. Und über die Jahre hinweg hat sich das halt so eingeschlichen, dass die Leute dann eben gesagt haben, okay, ich packe nicht mehr meine 10 Kühe da drauf, sondern ich pack mal so eine 11. Kuh und eine 12. Kuh vielleicht mal da drauf. Weil eine Kuh mehr oder zwei Kühe mehr, die machen jetzt die ganze Wiese nicht, aber da machen das natürlich alle, ja, weil gut, die halt Das ist aber das Problem nochmal anderer Art. Ja, da geht es immer so um relative Positionen zu anderen. Ja, okay, und das gut. ist letztlich genau das Gleiche gut. wie ja, das okay, Argument, ja, was soll ich jetzt da irgendwie, keine Ahnung, mir extra erst noch Gedanken machen, dass ich meinen Jutebeutel mit zum Einkaufen nehme, wenn die Oma Erna von nebenan irgendwie jede Birne einzeln in einer Plastiktüte verpackt. Da haben wir noch gar nicht mal irgendwie von, keine Ahnung, Amerikanern gesprochen, die grundsätzlich irgendwie das Doppelte an CO2-Fußabdruck hinterlassen als der sparsame Deutsche. Man kann ja da jetzt mal grundsätzlich den kategorischen Imperativ von Kant zugrunde legen. Handle so, dass dein Handeln eine Maxime für die Gesellschaft sein könnte. Mhm. Und das heißt für mich im Endeffekt immer, jeder ist dazu bis zum gewissen Grade verpflichtet oder zumindest aufgerufen, sich an die eigene Nase zu fassen. So. Mhm. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, um dann noch irgendwie so einen Gemeinplatz zu bedienen. Du musst halt selber was tun. In erster Hinsicht ist es eigentlich zwar nicht fürs Endergebnis, aber für dein eigenes Tun vollkommen wurscht, was die anderen tun. Du musst für dich selber sagen, das ist der richtige Weg und musst ihn beschreiten. Und ich persönlich bin der Ansicht, ich kann mich nicht damit herausreden, dass ich sage, alle anderen machen es auch nicht. So funktioniert es halt nicht. Also ich kann ja nicht einfach. Ja, so funktioniert es moralisch nicht, aber faktisch ist es doch so. Ja, aber schau mal, wenn, um mal ein krasses Beispiel zu nehmen, wenn da so eine jemenitische Ehe. Wie groß ist denn dein CO2-Abdruck? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht ausgerechnet. Ich versuche ihn halt trotzdem irgendwie möglichst irgendwie gering zu halten, indem ich, soweit es geht, mit. Also verstehe mich nicht falsch, ich will da jetzt keinen moralischen Punkt draus machen. Ne? Ich glaube nur, dass wir uns alle, ehrlich gesagt, und da finde ich schon. In die Tasche lügen, meinst du? Ja, ich glaube, dass wir uns alle extrem in die Tasche lügen. Ja? Also hier zu glauben, dass unser CO2-Abdruck in irgendeiner Art und Weise irgendwas beeinflussen könnte. Also selbst wenn du super öko bist in Deutschland, hast du wahrscheinlich einen CO2-Abdruck, der nicht. Also selbst wenn das alle sofort umsetzen würden, der nicht ausreichen würde, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist, da hast du bestimmt nicht ganz unrecht. Die Frage ist, um das umzudrehen, was ist die Alternative? Ist Brassen die Alternative? Nein. Na, eben. Ich frage dich ja gerade, was wäre, also könntest du dir vorstellen, was man irgendwie machen könnte? Ich finde, also für mich ist die Antwort relativ klar. Du musst halt mehr. Staatliche Lenkung. Staatliche Lenkung ist natürlich ein Ding, aber diese staatliche Lenkung, da musst du auch erstmal was vorgeben, was denn da wie staatlich gelenkt werden kann. Naja, zum Beispiel sowas wie zum Beispiel eine CO2-Steuer. Immer dein Problem bei staatlicher Lenkung, auch mit so einer CO2-Steuer, ist, wenn ich die pauschal einfach mache, dann ist es keine vernünftige staatliche Lenkung. Nee, oder nicht keine pauschal, gerechte. Auf Verbrauch. Ja? Wenn du einen CO2-Abdruck von 11 Tonnen hast pro Jahr, dann zahlst du für diese 11 Tonnen. Ja, das Problem an der Sache ist aber bis zum gewissen Grad trotz allem, wenn ich jetzt ein gering verdienender Pendler bin, der sich die Miete in der Stadt nicht leisten kann, dann trifft mich das trotzdem effektiv gesehen viel aber härter, wenn du mir ein Elektroauto irgendwie besorgen zu müssen, als wenn ich eh schon ein jemand bin, der nicht weiß, wohin mit dem Geld. Aber wenn du ein geringverdienender Pendler bist, dann hast du keinen großen CO2-Abdruck per se. Weil wenn du Geringverdiener bist, wirst du dir auch deine Urlaubsreise nicht leisten können. Die Urlaubsreise kann ich mir bestimmt jetzt so nicht leisten, aber ich habe allein schon durch die, sag jetzt mal, CO2-Steuer, Mehrbelastung durch den Spritpreis oder so, das wirkt sich bei mir relativ gesehen viel stärker aus als bei jemandem, der die gleiche Strecke fährt, der das Fünffache von mir verdient. Ja, aber der hat auch mehr als den fünffachen CO2-Abdruck von dir. Aber nicht, was das Pendeln betrifft. Der hat dann vielleicht durch Luxus, den er sich zusätzlich gönnt, auf den er aber problemlos verzichten kann. Aber ich kann nicht auf den Weg zu meiner Arbeitsstelle verzichten. CO2-Steuer fällt im Verhältnis zum Einkommen halt dann überproportional rein. Also wenn du jetzt aber die Idee ist ja, dass du die hinterher wieder verteilst. Das ist jetzt die staatliche Lenkung, von der ich spreche. Ja. Aber das wäre ja die Problematik, dass du sagst halt, wenn du sagst, du erhebst eine CO2-Steuer pro gefahrenem Kilometer mit einem eigenen PKW, der auf dich zugelassen ist, dann ist demjenigen, der 10 Autos hat und davon 5 Ferraris und 6 Humvees und hast du nicht gesehen, dem ist es halt im Zweifelsfall egal, weil er sagt. Aber es geht ja nicht ums egal sein oder nicht, sondern es geht ja sozusagen um, was ziehst du denn dann eigentlich daraus und was machst du mit dem Geld? Was machst du mit dem Geld? Es geht ja nicht darum, den Leuten möglichst weh zu tun, ja, sondern es geht ja darum, letztlich das Geld zu verwenden, um hinterher zu kompensieren staatlich beispielsweise. Ich bin ja grundsätzlich dafür, in ganz vielen Bereichen zum Beispiel Steuern, ist natürlich jetzt auch schon so, aber auch Eintritte für irgendwas oder Preise für irgendwas, viel stärker an das dem Gehalt. Dem Ressourcenverbrauch. Das auch, aber erst einmal preislich gesehen ans Gehalt zu koppeln, sprich je mehr du verdienst, umso teurer werden Dinge für dich auch, dass das, sag jetzt mal, in irgendeiner Art und Weise, dass die Überwindung, sich dieses und jenes, und da sind wir dann wieder bei den Ressourcen, sich dieses und jenes zum Beispiel zu leisten oder zu tun, einfach in Relation zu deinem Gehalt gesehen viel mehr reinschlägt. Aber ist das jetzt eine Gerechtigkeits-, eine Umverteilungsfrage, die du machst, oder ist es ein, also das hat es was mit Klimaschutz zu tun? Beides. Das hat auf der einen Seite hat es was mit, in gewissen Bereichen mit Gerechtigkeit zu tun oder auch damit, wie sehr ich bereit bin, mir Dinge zu leisten oder auch nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, je mehr etwas für mich zu einem Kostenfaktor wird, und ich befürchte, der Kostenfaktor ist am Ende des Tages immer die entscheidende Komponente, die die Leute davon abhält, Dinge zu tun, umso mehr etwas zu einem Kostenfaktor für mich ist, umso eher bin ich bereit, darauf zu verzichten. Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Fleisch, ein Kilo Fleisch kostet ein Tausendstel von meinem Monatsgehalt, dann kostet halt beim einen das von mir aus 10 Euro und beim anderen kostet es 100 Euro. Und das Monatsgehalt möchte ich haben. egal wie, ist er vollkommen irrelevant. Aber trotzdem tut es effektiv gesehen wahrscheinlich bis zum gewissen Grad beiden gleich wie. Wobei du wahrscheinlich das nicht linear steigern darfst, sondern das in irgendeiner Exponentialfunktion steigern müsstest, weil es trotzdem relativ gesehen immer noch beim einen viel mehr ausmacht. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eine eigenartige Mischung von zwei Sachen, die natürlich nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind, aber ich finde das ist schon eine sehr, sehr enge Bindung, die du jetzt vorschlägst. Ja, möglich. Also das heißt jetzt nicht, dass ich sie deswegen jetzt hat, dass ich jetzt von meinem Weg deswegen abgehen würde. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Also ich finde es ganz interessant, weil also ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, das war auch in diesem Artikel irgendwie gelesen, seit 1990 haben wir den Durchschnittsverbrauch der deutschen Autos nicht gesenkt oder den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der Autos nicht gesenkt. Warum? Nicht, weil die Motoren gleich schlecht geblieben sind, nein, die sind immer effizienter geworden, sondern die Deutschen kaufen sich halt leistungsstärkere Autos. Und ein Vorschlag, den dann eben dieser Journalist gemacht hat, hat gesagt, wenn man doch das tatsächlich staatlich regulieren möchte, warum sagt man nicht einfach so, wir schreiben jetzt hier fest, in Deutschland dürfen keine, so wie es früher übrigens auch bei Motorrädern war, in Deutschland dürfen keine Autos mit mehr als, keine Ahnung, 180 PS verkauft werden. Das war bei Motorrädern so, ja? In Deutschland gab es früher keine Motorräder mit mehr als 100 PS. Okay. Die wurden nicht zugelassen. Das ist mit der EU-Regulierung dann aufgeweicht worden und heute Ding, aber genau, früher gab es das nicht. Okay. Finde ich total interessant. Also worauf ich hinaus will, ist, in diesem Artikel wird eben vorgeschlagen, privater Verzicht, schön und gut, aber funktioniert sozusagen nicht für die Masse, sondern tatsächlich nur für die sich moralisch einwandfrei verhalten wollenden Leute. Und die kommen auch früher oder später meistens von dem Weg ab, weil sie halt merken, damit fahren sie halt persönlich tendenziell schlechter in den Kategorien, in die man halt, auf die man halt so schnell drauf gucken kann. Ja. Und sein Ding ist halt, er sagt halt, ja, aber letztlich bleibt uns gar nichts anderes übrig, also muss es sozusagen eine übergeordnete Stelle geben, die einfach ganz klar irgendwie so Leitplanken einschlägt, ja. Und wenn wir irgendwie davon reden wollen, dass die Klimaschutzziele von Paris irgendwie letztlich nicht vereinbar sind mit einem CO2-Fußabdruck von mehr als 2 Tonnen, glaube ich, pro Jahr und wir derzeit irgendwie bei 11 Tonnen pro Jahr liegen, dann nutzt es halt nicht, wenn der eine ein bisschen weniger Plastik, der andere ein bisschen weniger Auto und der andere ein bisschen weniger fliegt, sondern da müssen halt alle alles gleichzeitig machen. Ja? Wobei du da ein paar Sachen wahrscheinlich verquickst, also das mit Plastik ist meines Erachtens eine andere Baustelle als wie der CO2-Fußabdruck. Ja, aber das ist das. Ja, das ist es auch. Also ich glaube, da spielen einfach viele Sachen zusammen. Also da ist zum Beispiel auch, sag jetzt mal, klar ist jetzt von mir das Flugverzicht. Du hast ja auch schon mittlerweile, ich habe neulich den Begriff des irgendwie Flight-Shamings oder gelesen. So. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, der Deutsche ist auch ganz groß darin, dass er sagt, ich lass mir das nicht nehmen. Ja? Und das ist immer alles, ich verstehe immer ich verstehe zum Beispiel immer die Leute nicht, die sagen, ja, wir werden das sowieso nicht hundertprozentig hinkriegen, also lasse ich das gleich bleiben. Das halte ich immer für einen totalen Schwachsinn. Nur weil ich nicht das Ziel sofort erreiche, heißt es nicht, dass ich nicht Schritte in die richtige Richtung gehe. Ja, das ist meines Erachtens das ist eine ganz einfache Strategie. Natürlich, zu sagen, ich schaffe es sowieso nicht, also mache ich gleich genau, alles, ja. Um eine Ausrede letztlich fürs Nicht-Tun zu haben. Ja. Mir ist es vollkommen klar, dass viele Dinge, die man die man so tut oder versucht im Alltag oder sowas, dass das alles am Ende des Tages erstens mal grundsätzlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Zweitens, dass viele Sachen davon mehr symbolischen Charakter haben als alles andere. Aber viele Leute, die halt symbolisch was in eine Richtung machen, geben schon meines Erachtens auch eine Tendenz oder einen Trend vor. Ja, und haben eine Multiplikationswirkung. Genau, ja. Ja. Weißt du übrigens, was Klimakiller Nummer 1 in der entwickelten Welt ist? Das wären wahrscheinlich Kühen, Methan. Kühe. Nee. Kinder kriegen. Ja. Überbevölkerung meinst du, oder was? Genau. Nein, einfach, wenn du ein Kind in die Welt setzt, ist es ein weiteres Kind, was ein weiterer Mensch, was einen CO2-Abdruck von in Deutschland gerade 11 Tonnen CO2 pro Jahr hat. Ja. Wobei in Deutschland ja, also die Bevölkerung trotz Zuwanderung rückläufig ist. Also Nein. Letztes Jahr sind wir zum ersten Mal seit Jahren wieder gewachsen. Übrigens. Ja, okay, gut, dann mal einmal, aber. Weil unsere deutschen Mädels so gebärfreudig waren. Naja, unterschätzt es man nicht. Also wenn ich mich jetzt im Kindergarten so umschaue und es damit vergleiche zu meiner Zeit, wie ich im Kindergarten war, gibt es bedeutend mehr Familien mit 3, teilweise 4 Kindern, als es das Anfang der 80er gegeben hat. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein falscher Blick auf die Dinge, wenn man jetzt das im Kindergarten betrachtet, weil das sind ja logischerweise die Familien, die überhaupt Kinder gekriegt haben, weil die keine Kinder kriegen, die sind natürlich nicht im Kindergarten. Die sind natürlich nicht im Kindergarten vertreten, ist klar. Was ist denn der Durchschnitt in Deutschland? Ja, der Durchschnitt ist, glaube ich, immer noch 1,1 oder sowas. 1,4. Alle Kinder pro Jahr durch alle gebärfreudigen Frauen. Durch die Gesamtbevölkerung. Ja. Also wenn du nur die Kinder kriegen, dürfte der Faktor nicht bedeuten. Nee, aber die Frage wäre jetzt, sagen wir mal, es gibt Ach, du meinst, wie viele Kinder? 100.000 neue Kinder im Jahr, nur mal um eine Zahl zu nennen. Und es gibt Wie viele Mütter? Es gibt 1 Million Mütter theoretisch, beziehungsweise 1 Million gebärfähige Frauen. Darum geht es ja, weil ihr habt ja gesagt. Ja, aber das sind die 1,4. Jetzt Moment, du hast 100.000 Kinder und 1 Million Mütter. Das heißt, jede 10. Mutter hat ein Kind. Nein, keine Mütter. Das ist ja genau 10 Mütter teilen sich ein Kind. 1,4. Gebärfähige Frauen. Also das 1,4. Aber das heißt ja, da sind auch alle drin, die 0 Kinder haben. Aber das sind nicht nur die gebärfähigen Frauen, sondern das ist trotzdem, muss ja die Gesamtbevölkerung sein. Wie willst du denn die gebärfähigen Frauen irgendwie abschätzen? Wie man sie abgrenzt? Ja. Übers Alter. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also sind alle Frauen zwischen 14 und 50 oder so. Mhm. Weil sonst wäre 1,4 Geburtsziffer heißt es doch. So heißt doch der Begriff. So. Die Geburtenziffer. So. Die Anzahl der Kinder bezogen auf 1000. Ah, nee, warte, das ist doch nicht Geburtenziffer. Was der Kai wissen will, ist, wie stark muss er sich ranhalten, damit er High-Performer ist. Genau. Dich hole ich nicht mal ein, was. Da bräuchte man jetzt die Karo, oder? Wenn du einmal Drillinge hast, dann bist du schon dabei, ja? Jackpot. Ich krieg's jetzt nicht hin. Musst vorsichtig sein, darfst immer bloß einmal, nicht dreimal, Kai. Ja, ja. Jens, was ist denn da los jetzt hier? Doch, es ist die Geburtenziffer. Anzahl Kinder pro Frau. So. Also pass auf, die Geburtenziffer ist definiert als genau, im Durchschnitt hat Leben Geborene im entsprechenden Jahr und Einwohner im Jahresmittel. Nee, also hier steht drin. Genau. Im Durchschnitt hat Geborene eine pro Einwohner. Im Durchschnitt. Was steht hier? Im Durchschnitt hat eine Frau im Alter zwischen 20 und 49 Jahren im Jahr 2004 jetzt alt 1,5 Kinder. Deutschland liegt mit 1,37 Kindern pro Frau weit unter dem Durchschnitt. Also jedes eine war EU. 1,4, ja, genau. Ja, ja, der Durchschnitts 20 bis 50. In Italien liegt es übrigens noch deutlich niedriger, ich glaube bei 1,1. Also um deine These da mal aufzugreifen, würde der Durchschnitts-AfDler jetzt sagen, wir müssen eh nichts gegen den nicht vorhandenen Klimawandel tun, weil wir eh schon weniger Kinder als der Durchschnitt kriegen und somit unseren Beitrag schon geleistet haben. So, und jetzt kommst du nochmal mit Überbevölkerung. Die Überbevölkerung heißt es ja zumindest, dass in den 60er Jahren eigentlich schon ihr prozentuellen Maximalzuwachs gehabt hat und seitdem geht der Zuwachs runter. Weltweit. Weltweit. Im Jahr, glaube ich, ab dem Jahr 2070 oder was ist die Weltbevölkerung, fängt an rückläufig zu werden. Wegen der Ein-Kind-Politik? Nee, nicht wegen der Ein-Kind-Politik in wo auch immer, sondern eher hat das wohl stark damit zu tun, dass du eine höhere Bildung der weiblichen Bevölkerung weltweit hast. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass du mehr Frauen in Beschäftigungsverhältnisse bringst. Und Punkt drei ist, dass du aufgrund von auf der einen Seite niedrigerer Kindersterblichkeit und höherer Urbanisierung dazu neigst, deine Lebenssicherung nicht mehr über die Anzahl der Kinder, die du kriegst, ja, sicherzustellen, sondern stimmt, über andere Bereiche. Ja, jetzt wo du sagst, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass sozusagen ökonomischer Erfolg so, oder ökonomische Entwicklung die beste Verhütungsmethode ist, ja. Also ja, ja. Das auf der einen Seite und generell Bildung und Wissen über Verhütungsmethoden und ja, niedrigere Religiosität und da mit einhergehend größere Affinität dazu, da Verhütungsmethoden anzuwenden. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, auch über dieses Thema im Zusammenhang, als ich mal einen Buchtipp rausgehauen habe. Genau, ich gucke gerade nochmal. Das Buch heißt Factfulness. Ich meine, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, was von einem schwedischen oder norwegischen Wissenschaftler rausgegeben wurde, der eben genau solche Abhängigkeiten auch analysiert hat. Mhm. Wie entwickelt sich praktisch die Geburtenrate in Abhängigkeit von dem Wohlstand einer Gesellschaft? Lalalalalala. Also das kann ich immer noch mal wiederholen. Das war ganz gut, dieses Buch. Ja, am Anfang spannender als hinten raus, aber das, und der hat auch ganz viele Statistiken rausgegeben gehabt oder analysiert gehabt. Ich glaube, das letzte Mal dann oder in dieser Folge dann schon gesagt gehabt, dass da eigentlich das Interessante war zu sehen, dass eigentlich viele Statistiken, insbesondere so was Sterberaten, Durchschnittsalter etc. so betrifft, alles deutlich besser geworden ist, als das vor 50 Jahren der Fall war. Und ja, dass da häufig die Wahrnehmung ist, dass wir eigentlich immer auf dem absteigenden Ast sind bei vielen Sachen, aber bei ganz vielen Dingen eben eigentlich auf dem aufsteigenden Ast sind, was so die Verbesserung betrifft. Ja. Wobei natürlich die Verbesserung der Lebensumstände jetzt hat bezüglich, also wenn man das mal ganz pragmatisch so nennen will, bezüglich der Weltbevölkerung natürlich vollkommen kontraproduktiv ist. Ja. Also ich habe auch, was heute, was gestern, irgendwo einen Artikel drüber gelesen, dass jetzt so ein Wissenschaftlerteam wohl irgendwie Mittel und Möglichkeiten gefunden hat, irgendwie die Menschen wieder jünger zu machen. Ob das stimmt oder nicht, ist ja erstmal. Wieder jünger zu machen. Ja, also von der körperlichen Fitness her, etc., etc. Ob das stimmt oder nicht, ist vollkommen irrelevant für die Aussage an sich. Aber wenn es in 30 Jahren oder 50 Jahren Mittel und Möglichkeiten gibt, aufgrund noch verbesserterer medizinischer Vorsorge etc. etc. oder anderer Methoden, die Lebenserwartung der Leute nochmal im gleichen Maße zu steigern, wie es vielleicht in den letzten 50 Jahren war oder noch schlimmer in den 50 Jahren wahrscheinlich davor, dann ist die Frage, ob diese These, dass die Weltbevölkerung ab 2070 wieder rückläufig ist, ob die dann haltbar ist. Weil du natürlich, wenn die Leute alle älter werden, dann wird sich das erst einmal grundsätzlich verschieben. Die poppen ja auch. Naja, dazu müsstest du die Zeugungsfähigkeit der Frau erst einmal wahrscheinlich alterstechnisch weit erhöhen. Oder aber du müsstest, keine Ahnung. Ich sag nur Social Freezing. Mhm. Social Freezing? Ja, da hier war schon einfrieren der Eizellen. Ach so. Weil du erstmal Karriere machen willst. Weil du weißt ja, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, also grundsätzlich ist natürlich schon sehr interessant, wo das Ganze hingeht. Es gab aber noch einen zweiten Aspekt in diesem Artikel und da ging es gar nicht mal grundsätzlich ausschließlich darum, ob und wie die Weltbevölkerung steigt oder nicht, sondern es gab den zweiten Teil, ob es überhaupt möglich ist, die Weltbevölkerung in dieser Größe zu ernähren. Und so hatte ich das ein Stück weit auch verstanden, war die Quintessenz, dass du zum einen neue Anbaumethoden finden musst, die unter Umständen vollkommen unabhängig vom derzeitigen regulären Ackerbau irgendwie sind. Mhm. Das eine und das andere ist, dass du natürlich, und da sind wir dann wieder beim Konsum, dass du bezüglich dem Nahrungskonsum den Status quo der westlichen Welt niemals jemals auf die Gesamtwelt irgendwie ausdehnen kannst und halten kannst, ist ja klar. Ja, warte mal, bis wir Fleisch aus dem Labor haben. Also in Masse. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch lang dauern wird. Hat jemand dieses Beyond Burger schon mal gegessen? Diesen? Aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das ist ja kein künstliches Fleisch. Wobei da auch die Frage ist, ich weiß nicht, wie viel Energieaufwand da reingesteckt werden muss, um die Dinger zu produzieren. Also ich weiß, dass das mittlerweile echt günstig geworden ist. Ich habe letztens wieder irgendwas gelesen. Also die machen dir mittlerweile so ein Patty aus dem Labor für unter $2. Ja. Moment, was für ein Kunstfleisch-Patty oder? Nee, das ist Gemüse. Ein Veggie-Patty oder? Nein. Also Zuchtfleisch. Gezüchtete Muskelfleisch. Ja. Ja, aber jetzt ist die Frage halt, wenn man, dass es $2 kostet, muss ja nicht heißen, dass der Energieaufwand, der da reingesteckt wird, besonders niedrig ist. Also weil. Na, auf jeden Fall wird er nicht deutlich mehr als $2 sein. Nee, aber für unter $2 kriegst du auch schon ein Rindfleisch-Patty kriegst du auch schon für deutlich unter einem Euro. Ja, aber da hast du ja das Problem, dass du. Woher kommst du? Ja, ja. Also du kommst ja von einer anderen Ressourcenverbrauch. Klar. Dollar oder was? Nein. Mir geht es tatsächlich um den Ressourcenverbrauch. Ja. Also, weißt du, da 10 Kilowattstunden reinzustecken und dafür 2 Euro an Strompreis zu haben, ist ja nicht vergleichbar mit den CO2-Ausstoß von einem äquivalenten Stück Rind. Ja, das müsste man halt mal so gesamtmäßig hochrechnen. Ja. Also. Die Frage ist halt dann, ob damit ein Umdenken stattfindet. Nein, das wird genauso sein wie mit effizienteren Motoren. Ja, genau. In 30 Jahren hast du immer noch genau den gleichen Verbrauch, weil halt jeder mehr frisst. Ja, ich habe zum Beispiel heute überhaupt, also deutlich weniger Skrupel, irgendwie Licht anzulassen, weil ich halt genau weiß, diese LEDs, die verbrauchen ja nichts. Ja, also mein Anteil an Strom, den ich für Licht. Ja, das ist vernachlässigbar. Zu vergessen, das ist verschwindend gering. Ja. Früher waren da 360 Watt Glühbirnen drin. Das ist, weißt du, das ist wie bei Elektroautos, wie bei Waschmaschinen, wie bei Kühlschränken, das ist immer so eine Grenzwertberechnung. Ja, genau, wie viel machst du halt. Wie viel Energie spare ich mit einer LED im Gegensatz dazu, dass ich jetzt eine noch nicht abverbrauchte Normalglühbirne raustue und wegschmeiße oder sowas. Oder wenn ich jetzt meine Weißware durch furchtbar energieeffiziente Weißware ersetze, muss ich die Produktionskosten da irgendwie machen. Das ist halt immer so. Das ist für mich zum Beispiel auch, wir schneiden das Thema jetzt nicht ganz an, nur so an der Oberfläche, ja. Das ist für mich genau diese gleiche Sache wie mit diesen Food Labels, ja. So, was bedeutet denn dieses A++ auf meiner Waschmaschine? Ja, ja. Lohnt sich das jetzt, A4-fach plus mit Sternen in grün-lila-blassblau kariert zu kaufen und dafür 200 Euro mehr auszugeben? Ja, die tanzt auch. Gegenüber einem A++. An der Stange. Warum steht es da nicht drauf? Ja, was das Einsparung bedeutet. Ja, warum kann man das nicht einfach, warum sind die Hersteller nicht verpflichtet, dass man sagt, hier, guck mal, mein Usage ist folgendermaßen, keine Ahnung, Familie mit 2 Kindern im Alter von wohnhaft in Deutschland, Aber das so, so viel Cent pro Kilowattstunde. Rechne mir bitte den Unterschied zwischen, keine Ahnung, Siemens Modell 1000 Euro und Siemens Modell 500 Euro. Ja, was heißt das genau? Warum wird da niemand dazu verpflichtet? Verstehe ich nicht. Lebensmittelampel, genau das Gleiche. Ja? Was macht diese Klöckner da eigentlich? Wofür wird die überhaupt bezahlt? Ja, aber die Frage ist, du kannst sowas halt auf einer, auf einem einfachen Schema-Tableau auf dem Produkt selber eigentlich nicht darstellen. Ja, aber A++ ist kein einfaches Schema-Tableau. Ja. Also ich glaube schon, dass das geht. Also da musst du halt irgendwie sagen, okay, Durchschnittsverbrauch ist so und so viel Prozent, aber dann will ich das auch schwarz auf weiß haben und nicht so komisches klausuliert, ja. Irgendwie, was ist das? Das ist irgendwie normiert an einer durchschnittlichen Verbrauch im Jahre 2000 Bums. Ist ja alles also, gut, sorry. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Doch, sondern, darum geht es. Nein, der Punkt ist, dass es auf einen Blick ersichtlich ist, dass ich, wenn ich ein Modell A++ kaufe, dass ich wahrscheinlich oder ziemlich sicher weniger Strom verbrauche, als wenn ich ein Modell C kaufe. Das ist doch der Hintergrund. Aber Modell C gibt es doch gar nicht mehr. Kannst du ja gar nicht mehr kaufen. Ist doch scheißegal. Dann ist es halt nur A anstatt A++ oder wie auch immer. Ja, aber wie groß ist denn der Unterschied zwischen A und A+? Ist der 3 Euro im Jahr? Oder ist der 30 oder ist der 300 Euro im Jahr? Das sind, du, ja, aber ich glaube, das kannst du echt. Ne? Also du verquickst es da zwei Sachen. Was du jetzt halt wissen willst, ist, rentiert sich für mich die teurere Waschmaschine, die A++ kann, rentiert es sich für mich, die zu kaufen, weil ich damit mehr Geld an Strom einspare, als wie mit der günstigeren Waschmaschine, die mehr Strom verbraucht. Das ist das, was du aus diesem Ding doch jetzt rauslesen willst. Ja, was liest da jeder andere raus? Oder was kann man da noch rauslesen? Naja, du kannst ja auch von der, sag ich mal, also, von der Umweltschutzseite herkommen, dass du sagst, ich verbrauche einfach weniger. Aber das ist doch nichts anderes. Nein, das eine, 5% weniger. Das ist doch eine Linearkombination, Wastel. Stromverbrauch multipliziert mit dem Strompreis ist letztlich doch genau das, was da rauskommt aus diesem Label. Ja, ja. Aber was die angeben, ja, aber mal. Du rechnest es ja quasi mit dem Einkaufspreis gegen. Ja, aber letztlich ist es doch nichts anderes. Also was die sagen. Dann würde der Einkaufspreis ja, warte mal nochmal, dann müsste der Einkaufspreis ja linear deine Ressourcenkosten widerspiegeln. Und das tut es ja wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich tut es das. Du kannst ja auch eine andere Technik da drin verbauen, deswegen muss ich ja nicht unbedingt zwangsläufig mehr Ressourcen dafür verbauen. Nee, aber wenn ich auf dieses Energielabel schaue, ja, dann tue ich das. Die Frage ist doch ganz einfach, ob wenn du für den A++ 100 Euro mehr zahlst als für den A+, ab welchem Zeitraum sparst du dir oder hast du das mehr an Geld wieder reingeholt? So, und was die sagen jetzt hier, ich habe es nochmal kurz gegoogelt, das ist meistens erst ab 10 Jahren. Bei Waschmaschinen, bei Trocknern und so weiter kann es vielleicht was anderes sein. Ja, guck mal, ich gehe irgendwie auf die Seite von dem Umweltbundesamt und die sind nicht in der Lage, mir da mal Zahlen zu nennen, ja? Die sagen nur, ja, A+ ist besser als A. Naja, gut, du kannst ja einfach die 0,8, du kannst einfach meiner Meinung nach den Energieverbrauch halt hochrechnen mit einem Durchschnittsverbrauch pro Jahr. Oder eine Durchschnittsnutzung pro Jahr und dann kannst du es halt ja gegenrechnen. Aber das ja, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Das ist definitiv so. Tja, schwierig. Ah, hier steht 13%. Okay, gut. Ja, also auf jeden Fall, man muss da schon wirklich immer tief graben, finde ich, um eigentlich die relevanten Informationen rauszufinden, die in dem Fall ist es ja das Relevante. Ja, wenn ich auf so ein Energiesparlabel gucke, will ich wissen, wie groß ist der Unterschied im Energieverbrauch? Und ja, klar, für mich definiert es letztlich meine Energiekosten. Genau. Aber nochmal, Wastel, nochmal. Die sind nichts anderes als eine Linearkombination von dem Energieverbrauch. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Nein, sind es nicht. Weil was du nämlich sagst, also ja, ich bin so weit bei dir, dass ein höherer Energieverbrauch auch höhere Kosten für mich verursacht. Mit sich bringt, das ist klar. Aber da gehst du jetzt nur von deinem Energieverbrauch aus. Die Frage ist aber, inwiefern sind die höheren Kosten, beziehungsweise effektiv gesehen die niedrigeren Kosten des Energieverbrauchs mit dem höheren Preis der Waschmaschine gegenzurechnen. Du redest jetzt von Amortisationsdauer sozusagen. Genau. Ja. So. Und das ist ja, dann meine Kaufentscheidung. Das ist das, was dich... Aber das ist nicht meine Informationsfrage, die ich habe. Ja doch, das ist natürlich am Ende des Tages, ist das die Information, die du vielleicht als Käufer haben willst. Als deine Kaufentscheidung Richtig. Den Preis zugrunde legst. Richtig. Wenn aber ich den Energieverbrauch an sich zugrunde ja, aber dann müssen die den Energieverbrauch da draufschreiben. Und das machen sie auch nicht. Den müssen sie nicht draufschreiben, weil es allein durch dieses Label mir klar gemacht wird, dass eine A++-Maschine weniger Energie verbraucht als wie eine C-Maschine. Also ist aber wie viel denn weniger? Weniger. Weniger reicht. Wenn ich sage, ich will weniger Energie verbrauchen als wie einer C-Maschine, dann... Okay, ich weiß schon, was du meinst. Ja, sag's einfach, du kaufst das, was am wenigsten Energie verbraucht. Also das Rechts-Unten-Modell halt. Ja. Rechts oben. Rechts unten. Du musst immer nach unten scrollen, um das Teuerste zu kriegen. Bei Apple? Ja, klar. Ist das so, ja? Ja, guck mal, ob die 1 Terabyte SSD. Ja, okay, ob die oben anzuklicken ist oder... Normalerweise ist das Modell erstmal rechts oben, ja. Kaufst du dir eigentlich ein neues MacBook? Ist jetzt gerade neu rausgekommen. Wann? Das hat er doch schon zweimal. Letzte Woche. Hat er doch schon zweimal verneint. MacBook Pro 13 Zoll soll richtig gut sein, jetzt das neue. MacBook gibt's nicht mehr. Was? Das ist alles voll an mir vorbeigegangen. Ja. Da ist man mal hier 3 Tage in Takatuka-Land und schon kriegt man ist vorbei, ja. Du warst du vielleicht beim Benefiz wackeln. Benefits wackelt, dackel. Ja, das gucke ich mir nachher mal in Ruhe an. Ne, mach das mal. Hat sehr gute Kritiken bekommen. Aber pass und auf, ist billiger dass, geworden. Pass auf, dass dir bei gleichem Gesichtsausdruck nachher nicht ein Schwarm Fliegen in den Mund fliegt. Ja, jetzt machen wir erstmal Schluss und sagen einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hören. Das war jetzt aber sehr abrupt. Ja, ich weiß. Du packst ja auch schon zusammen. Ja, weil du jetzt gesagt hast. Ach, ja, okay. Er ist halt müde. In seinem ich Alter wollte, ist der Kai, der muss ja noch arbeiten, so der wird ja auch nicht jünger. Morgen muss ich arbeiten, jetzt nicht mehr. Zum Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, tsch.